Ein kluger Mann sprach einmal einen klugen Satz, und er lautete: Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt es nicht. Und damit, hallo, herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Heute mit dem Stream Save Your Internet, was noch zu retten ist, mit der aktuellen Debatte rund um den ganzen Unfug, der halt mal wieder passiert in Sachen Internetfreiheit, Meinungsfreiheit und dem Zusammenleben in der Bundesrepublik Deutschland und innerhalb der EU. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen und ich bin der Abel. Hallo. Ja, und hier ist der Chris. Ja, hier ist der Price auch. Und hier ist der Dennis, der OPEC-Sop. Und unser Gast, ja, ja. Der ist Jonathan Babelotzki. Genau, der Special Guest. Heute auch mal dabei. Mhm. Ja. Was machst du denn so? Wer bist du denn? Genau, ich bin der politische Geschäftsführer der Piratenpartei Bayern und derzeit der Bundesthemenbeauftragte für Uploadfilter und Urheberrecht. Mhm. Okay. Uploadfilter und Urheberrecht, das ist ja ein sehr wichtiges Thema im Moment. Ja, wir haben jetzt die Sache zweimal hintereinander gemacht, deswegen danke, dass du die Vorstellung nochmal selber gemacht hast. Aber wir wollen heute über das Thema Uploadfilter reden und du hattest vorhin schon gesagt, du wolltest den Artikel 12 mal ein bisschen in Fokus stellen. Mhm. Ja, nicht zwingend in Fokus stellen. Allerdings denke ich, der Artikel 12 ist der Artikel, der am besten aufzeigt, worum es in dieser Reform eigentlich geht. Weil dieser Artikel 12 besagt, für den Fall, dass ein Urheber einem Verleger ein Recht übertragen oder diesem eine Lizenz erteilt hat, ist diese Übertragung oder Lizenzierung eine hinreichende Rechtsgrundlage, einem Anteil am Ausgleich für die Nutzung des Werkes zu beanspruchen. Also zu Deutsch, ich bin Künstler, produziere irgendein Lied, irgendeinen Song. Ich weiß nicht, ich habe beispielsweise mal einen Rap-Song auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Der ist jetzt zwar mehr schlecht als recht gewesen, aber auf jeden Fall, wenn ich diesen Song jetzt auf YouTube und auf Spotify und auf Amazon Music und was weiß ich wo hochlade, dann und dann auf was weiß ich irgendwo hingehe, ein Konzert spiele, dann gehören die Einnahmen für das Konzertspiele nach aktuellem Stand mir. Mit Artikel 12, was dann passiert ist, sowohl YouTube, Spotify, Amazon Music und allen anderen, denen ich auch nur eine Lizenz zum Abspielen meines Werkes gegeben habe, haben ein Recht darauf, Ausgleichszahlungen von dem, was ich auf meinem Konzert oder sei es durch Spenden oder sonst was einnehme, zu erklagen. Und gerade dieser Artikel 12, der quasi sagte, du bist Künstler und du hast jetzt, du musst jetzt deine ganzen Rechte, die du hast, mehr oder weniger abdrücken an allen, denen du einfach nur eine Lizenz gibst, deinen Song abzuspielen, zeigt eigentlich auf, dass es hier definitiv nicht um die Urheber und Künstler geht, weil sonst würde man ja nicht so einen Artikel mit in die Reform packen. Ja, jetzt haben wir ja den schönen Text von der Frau Julia Reder nochmal bekommen, also die hat den veröffentlicht. Auf Seite 65 ist das, Chris, da fängt das an mit Artikel 12. Ich glaube sogar 64 schon. Ja, und da können wir ja auch direkt mal in den Text reingucken. Und ja, also das, was du gerade gesagt hast, im Endeffekt, man verliert ein Recht, was man vorher hatte, an jemand anderen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also du, also im Endeffekt, allein, dass du irgendein Recht, irgendeine Lizenz an einen irgendjemanden überträgst, also zum Beispiel, dass ich jetzt, wenn ich mein Lied auf YouTube hochlade, YouTube damit das Recht oder die Lizenz gebe, meinen Song abzuspielen und zu nutzen, allein diese Tatsache stellt eine hinreichende Rechtsgrundlage dafür dar, dass demjenigen, dem ich diese Nutzungslizenz gegeben habe, ein Ausgleich, Ausgleichszahlungen oder ein Anspruch auf Ausgleichszahlungen hat, überall, wo ich sonst mit meinem Werk Einnahmen generiere. Okay, kann ich das mal einem anderen Fall gegenüberstellen, den es ja jetzt schon beispielsweise auf YouTube gibt? Man braucht ja immer, das ist ja schon sehr abstrakt immer. Bei YouTube gibt es ja jetzt sowas wie, wenn man das Material von jemand anderem benutzt und Werbung schaltet, werden die Werbeeinnahmen an den umgeleitet. Also meinst du, das wäre eine ähnliche Logik? dass man quasi... Nein, das ist was komplett anderes. Die eine Geschichte ist, dass du mit einem Werk von jemand anderem Geld verdienst und YouTube dann sagt, okay, das haben wir nicht gewusst, so als Entschuldigung geben wir das ganze Geld, was er damit gekriegt hat, und du kannst denjenigen, der das dann gemacht hat, auch noch selbst zivilrechtlich verklagen oder halt sonst was. Mhm. Artikel 12 ist mehr oder weniger... Der Gedanke ist dabei, wenn ich mit meinem eigenen Lied auf meinem Konzert Einnahmen generiere über Spenden, Eintrittsgelder und sonst was, dann nach deren Logik, ich weiß auch nicht, wo die herkommt, würde dann dadurch jetzt YouTube weniger Geld verdienen oder weil ich das Lied ja hier auf dem Konzert Leuten zur Verfügung stelle. Oder wahrscheinlich greift diese Logik über konkurrierende Plattformen. Also nach dem Motto, wenn ich es jetzt auf Spotify und auf YouTube hochgeladen habe, haben was ich selber an Einnahmen generiere, also was nicht YouTube oder Spotify zur Verfügung gestellt wird, haben jetzt Spotify und YouTube von jeweils anderen, was sie mir an Einnahmen geben, nochmal das Recht, Ausgleichszahlungen zu bekommen. Also man kann im Endeffekt sagen, die Plattformen kriegen noch mehr und der Künstler kriegt noch weniger. Ja, es ist einfach eine Geldgeschichte. Also man muss YouTube für die Benutzung des eigenen Materials dann zahlen, quasi. Nur weil man es einmal hochgeladen hat. Du lädst deinen Song auf Spotify hoch und auf YouTube. Mhm. Und YouTube sagt jetzt, dadurch, dass du deinen Song auch auf Spotify gezogen hast, haben wir Einnahmeverluste, weil ja Leute eventuell den Song jetzt auf Spotify statt auf YouTube hören. Und deswegen wollen wir jetzt Ausgleichszahlungen von dem, was du an Einnahmen auf Spotify hast. Und umgedreht. Also Spotify auch genau dasselbe von YouTube. Und genau das gleiche auch jetzt mit Konzerten, wo du deinen Song spielst oder irgendwas anderes, wie du mit deinem Song Einnahmen generierst, haben jetzt die ganzen Leute, denen du irgendein Recht, irgendeine Lizenz gegeben hast, die Möglichkeit, Ausgleichszahlungen zu verlangen. Mhm. Okay. Ja, ich verstehe. Also natürlich ist es was ganz anderes wie das Beispiel mit der YouTube-Monetarisierung, aber die schöpfen quasi auch du machst einen Gewinn und die wollen den Gewinn dann von dir haben oder verbieten dir gleich, dass du das benutzen kannst. Klar. Ja. Okay. Nee, es ist dein eigenes Werk. Ja, also, die können dir schlecht verbieten, dein eigenes Werk zu nutzen. Weil du es hochgeladen hast. Ja, im Endeffekt, hast du, selbst wenn du jetzt als Künstler einen normalen Vertrag hast, durch diesen Vertrag implizit zu einem, was man heute als Knebelvertrag bezeichnet, umgewandelt. Mhm. Ah, das finde ich gut. Also, ich kann mir da kaum vorstellen, dass da nicht irgendeine Lobbyvereinigung dahinter hockt, die das durchpusht, damit mehr Macht zu den etablierten Medienkonzernen übergeht. Da habe ich echt Probleme mit. Also es sträubt einem die Haare zu Berge. Also. Definitiv. Das hat doch bestimmt auch Auswirkungen auf journalistische Werke, oder? Artikel 12 bezieht sich jetzt hauptsächlich auf Kunst und nicht auf Journalismus, das wäre dann eher Artikel zugreift. Wird da explizit unterschieden? Weil ich sehe nur Legal, also ich habe auch, wir haben ja auch nur die englische Version hier, halt. Also ich sehe. Gut, ich muss schauen, ob in der aktuellen, also die. So. Ein bisschen hat sich der Wortlaut geändert. Also ich will dich jetzt gar nicht hier so auf den Punkt bringen. Ich meine, es ist eine gute Frage. Ich denke, also sofern journalistische Werke urheberrechtlich geschützt sind, sind auch diese davon betroffen. Den größten Effekt hat das Ganze allerdings natürlich auf Videos, auf Musik, auf die ganzen Kunstschaffenden, die im Endeffekt einfach, die brauchen ja eine Plattform, um ihre Sachen zu präsentieren. Und dadurch, dass sie ihre Sachen auf eine Plattform hochladen und die Plattform kriegen ja damit ein Plus, kriegen ja Gewinn, müssen sie von dem Geld, was sie anderswo einnehmen, nochmal Zeugs abdrücken. Und klar, natürlich ist auch Journalismus unter dem Urheberrecht, wenn du jetzt einen Text hast, der mehr oder weniger als Kunst zählt. Allerdings Artikel 12 geht hauptsächlich gegen die Künstler und weniger gegen die journalistische Freiheit. Naja, Journalismus ist ja auf jeden Fall ein Fall davon, weil wir haben ja gerade mit dieser Linksteuer, dieser sogenannten Das betrifft ja hauptsächlich. Ich habe gerade speziell auf Artikel 12 gesprochen. Ja, aber ich meine, das ganze Ding, also im Urheberrecht ist das ja auf jeden Fall auch ein Punkt mit dem Journalismus. Weil, wenn das kein Punkt ja, wäre, definitiv. Dann wäre ja die Sache mit der Linksteuer nicht so, wäre ja dann da nicht drin, weil es geht ja im Prinzip um Urheberrecht bei der ganzen Sache. Ja. Genau, das ist Artikel 11. Ich habe da inzwischen ein sehr anschauliches Beispiel dazu entwickelt. Also, man stelle sich vor, du sitzt im Taxi und fährst zum lässt den Taxifahrer warten, weil du wieder zurückfahren willst mit dem Taxi und gehst zum Zeitungskiosk und kaufst dir eine Zeitung und gibst dem Kioskbetreiber Geld, nimmst die Zeitung mit, gehst zum Taxi, der Kioskbetreiber rennt zum Taxifahrer und sagt dem Taxifahrer, bitte zahl mir mal ein bisschen Geld dafür, dass du mir denjenigen zu meinem Kiosk hingefahren hast. Das ist im Endeffekt Artikel 11 bildlich gesprochen. Also, genau. Wenn wir jetzt von Artikel 12 zu Artikel 11 rüberwechseln wollen. Ja, also danke erstmal, das ist mir bis jetzt so noch nicht aufgefallen. Im Zusammenhang mit Journalismus und Lizenzierung war bei Artikel 14 auch noch was ich schon mal angesprochen hatte. Aber ich habe mir das auch nochmal durchgelesen. Und das ist alles ein bisschen durcheinander gerutscht jetzt. Es steht alles nicht mehr so, wie es vorher war. Und ich habe mir das ganze Dokument noch nicht mal durchgucken können. Hast du denn mal explizit mit Journalisten mal gesprochen, was deren Hauptkritik ist, abseits von Artikel 11 und 13 nochmal, bevor wir auf die beiden eingehen? Ja gut, also freie Journalisten tun den Artikel 11 enorm kritisieren. Mit Journalisten von jetzt wirklich den etablierten Pressehäusern, die so fest Angestellten, hatte ich noch nicht die Möglichkeit, groß Gespräche darüber zu führen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Okay. Allerdings, freie Journalisten sehen sich durch Artikel 11 massiv bedroht und in ihrer Pressefreiheit beschnitten, habe ich einige, mit denen ich mich darüber unterhalten habe. Ja, also gab zum Beispiel eine Kritik vom Journalistenverband, vom Internationalen Journalistenverband, der gesagt hat, dass es quasi die Journalisten in zwei Einkommensarten gespalten werden, die unterschiedlich rechtlich behandelt werden und dass Journalisten, die halt bei großen Firmen angestellt sind, bevorteilt werden. Ich schicke dir den Artikel einfach mal zu, vielleicht kannst du da ja ein paar Befürworter noch akquirieren für die gute Sache. Noch ist es ja alles nicht so spät. Ja, genau, also im Endeffekt, Artikel 11 hat den Beinamen Leistungsschutzrecht. So ein Leistungsschutzrecht wurde schon mal in Spanien und in Deutschland lokal eingeführt und ist massiv gescheitert. Jetzt versucht man es europaweit zu machen. Der Gedanke ist halt, Google, also im Endeffekt jetzt im realen Leben das Taxi, Google fährt denjenigen, der die Suchmaschine nutzt, auf einen Presseartikel. Und der Nutzer geht dann auf diesen Presseartikel drauf, die Zeitung verdient Geld durch die Werbung und Google schaltet ja selbst auch Werbung und verdient dann quasi auch Geld dadurch, dass es sich fährt, wie in dem Fall das Taxi. Und die Zeitungen sagen jetzt, wir hätten bitte Geld von Google, dass es unsere Seite gelistet hat, also die Leute auf unsere Seite draufgebracht hat, weil Google ja auch irgendwie durch unsere Inhalte verdient, weil es die ja listet in ihrer Suchmaschine. Also im Endeffekt deswegen das Beispiel mit dem Taxi nochmal direkt auf dieses Gesetz bezogen. Und warum die Pressefreiheit damit bedroht ist, weil im Endeffekt Artikel 11 fordert, dass alle Blogger, Suchmaschinen und andere Online-Dienste, welche auch nur einen einzelnen Cent durch einen Werbebanner oder sonst was verdienen, also in dem Fall kommerziell sind, heißt, du kriegst Spenden, hast einen Werbebanner oder sonst was, die sollen für Zitate aus Zeitungen oder aus Nachrichtenseiten bezahlen. Also sie müssen mit jeder Zeitung oder Nachrichtenseite, die sie zitieren wollen, und der kürzeste Zitate sind dabei schon drei Worte, die da betroffen sind, Lizenzverträge abschließen. Und die jeweiligen Presseverlage haben sowohl die Möglichkeit, diese Nutzungslizenzen für ihre Werke kostenlos anzubieten, auszusetzen, zu einem enorm teuren Preis anzubieten oder halt zu verwehren. Und das kann auch im Nachhinein dann die Lizenz wieder ausgesetzt werden und damit gewinnen im Endeffekt diese Presseverlage zum großen Teil die Meinungshoheit im Internet. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Blogger bin und ich was weiß ich, ich habe einen Blog, bildkritik.de, wo ich dann halt die Lieblingszeitung des Proletariats kritisiere. und hab's irgendwie geschafft, mir von denen eine Lizenz zu holen, dass ich deren Zeitungen zitieren darf. Und dann schreibe ich einen sehr kritischen Artikel über die Bild und dann kommt plötzlich der Axel Springer Verlag an und sagt, hey, entweder so zahlst du mir hier 20 Millionen Euro oder wir setzen die Lizenz aus. Und also beides halt, ja, eindeutige Forderungen. Und dann muss ich plötzlich hier alle meine schönen zitierten Sachen rausnehmen und der Blogartikel wird ein bisschen weniger leserlich, weniger journalistisch und die Kritik weniger anschaulich. Und in dem Fall, wenn halt wirklich die Bereitsteller von Nachrichten, also die Zeitungen, mehr oder weniger freie Hand darüber haben, wer aus ihnen zitieren darf und halt auch einfach sagen, wer nicht mehr zitieren darf, und das ist halt einfach eine Einschränkung der Pressefreiheit, gerade für freie Journalisten, die sich auf Quellen von dpa und oder anderen Pressehäusern beziehen, einfach eine Sache, das ist halt einfach ein No-Go. Da wird einfach ein Grundrecht beschnitten. Also ich sehe da auch die Gefahr, dass du einfach unliebsamen Pressekritikern einfach die Möglichkeit entziehst, ihre Meinung kundzutun. Wenn du jetzt einfach ein random Bürger bist und einen Blog hast und da einfach nur ein paar Sachen zusammenschreibst, ist, wenn du dann für Zitate richtig rangenommen werden kannst, rechtlich, also da sehe ich dann, also wenn ich jetzt paranoid denken sehen wollen würde, würde ich dahinter sehen, dass die Presse natürlich in der Glaubwürdigkeitskrise steht und man das dann sozusagen als Konterbewegung auf dem Schachbrett der öffentlichen Meinung verwendet, um unliebsamere Kritiker irgendwie halt ein bisschen das Leben schwer zu machen, damit einfach mal weniger Kritik im Raum steht. Also, aber das ist natürlich auch ein Stückchen verschwörerisches Denken von mir. Ja, wobei, machen wir es einfach mal ganz konkret. Euch sagt allen der Fall Relutius etwas? Ja. Ja. Nochmal für die Zuhörer zusammenfassen, wer mag das machen? Ja, Relutius ist im Endeffekt ein Journalist gewesen, der nicht ordentlich berichtet hat und die Sachen sehr schön ausgeschmückt hat und da auf sehr große Zustimmung getroffen ist, weil er halt sich sehr an den Meinungen von gewissen Leuten orientiert hat. Also wir haben hier schon recht ausführlich über Relutius gesprochen, aber was ist denn, sag du noch vielleicht noch zwei Sachen dazu? Vielleicht wolltest du ja ganz woanders hin. Naja, auf jeden Fall, dieser Journalist hat seine Artikel mehr oder weniger gefaked, ja, hat also sie sich aus den Fingern gezogen wie noch was. Und wenn der Typ wurde, nachdem das rausgekommen ist, in allen möglichen Zeitungen, sogar im Spiegel selbst, auseinandergenommen, ihm wurde gezeigt, was er hier falsch geschrieben hat und sonst was. Und gerade in so einem Fall, wenn sowas rauskommen sollte, so ein Skandal wie Relutius, wenn er sich nach der Reform wiederholen sollte, könnte Spiegel jetzt einfach sagen, alle die Kritik über Relutius schreiben und dann aus seinen Artikeln zitieren, um halt zu sagen, worauf sich die Kritik bezieht, könnten einfach sagen, wir entziehen euch hier die Lizenz oder geben euch keine Lizenz, diese Zitate zu nutzen und zack, hätte sich das mit dieser Kritik gegessen. Also das ist kein Fall von Paranoia, das ist halt einfach, du gibst den Presseverlagen ein Recht in die Hand. Sie müssen es nicht zwingend nutzen, aber wenn sie es nutzen können, dann können sie es nutzen. Und das sollte nicht machbar sein, meiner Meinung nach. So. Ja, das ist absolut richtig. Zwei Sachen wollte ich dazu noch sagen. Und zwar, einerseits wird es in Deutschland ja nicht mal wirklich umgesetzt. Vielleicht kannst du da zwei Sachen noch zu sagen. Und andererseits sollte ja eigentlich das wird ja immer als Gegenargument auch gesagt, Zitate sollen doch eigentlich ausgenommen sein von dieser ganzen Sache. Aber wie du es ja gesagt hast, im Text steht es ja anders. Willst du nochmal auf dieses Gegenargument eingehen, dass ja Zitate eigentlich in Artikel 2, glaube ich, explizit ausgenommen sind? Ja, also Zitate sind andere Artikel ausgenommen. Artikel 11 bezieht sich hier direkt auf Zitate aus von Nachrichtenseiten und von Zeitungen etc. Also Zitate aus Zeitungsartikeln von Pressehäusern und im Endeffekt das, was sie da mit Zitaten reden, ist, weil in der Öffentlichkeit es derzeit nur um Artikel 13 geht, wo es dann heißt, dass Zitate angeblich nicht betroffen sein sollen, auch wenn die Upload-Filter jetzt nicht unterscheiden können, ob da jetzt Zitatrecht oder eine Urheberrechtsverletzung ist. Also diese Geschichte mit Zitate sind nicht betroffen, bezieht sich ausschließlich auf Artikel 13, wenn was da von den CDU-Politikern gesagt wird. Im Artikel 11 steht ganz klar drin hier, dass wir haben ja hier diese eine Direktive 2001/29/EC und da bezieht sich ganz klar auf die Inhalte aus Zeitungsartikeln, aus allem, was halt von der Presse kommt. Da haben die hier ihr alleiniges Nutzungsrecht dran und gemäß dieser Direktive sollen sie dann auch dieses alleinige Nutzungsrecht nutzen können und halt hier frei entscheiden, wem sie eine Lizenz geben und zu welchem Preis. Gut, und in Deutschland haben die, in Deutschland ist es ja so, dass wir schon ein Leistungsschutzrecht haben, was nicht deckungsgleich mit Artikel 11 jetzt in dem Sinne ist, aber das wird ja nicht wirklich umgesetzt. Willst du vielleicht dazu noch ein, zwei Sachen sagen? Ja, genau. In Deutschland war die Geschichte die, das Leistungsschutzrecht wurde eingeführt, meines Wissens nach war das, glaube ich, 2014, wo das passiert ist. Und da hat man dann einfach gesagt, okay, hier ist Leistungsschutzrecht eingeführt. Google hat dann einfach gesagt, okay, alle, die darauf verlangen, dass wir auch nur einen Cent zahlen sollen für solche Lizenzen, listen wir einfach nicht mehr in unserer Suchmaschine, weil ich meine, was soll das mehr oder weniger? Also wie ein Taxifahrer, der sagt, zu dem Kiosk fahre ich dich nicht mehr, der will Geld von mir, warum sollte ich das tun? Und dann sind die ganzen Presseverlage alle angekommen und haben gesagt, okay, Google, wir geben euch das für 0 Cent. Und damit hat sich das dann im Endeffekt gegessen und der Artikel war relativ wirkungslos. In Spanien ist man dann Weitergeber gesagt, okay, so eine Lizenz darf nicht für 0 Cent gegeben werden, beziehungsweise darf nur immer zum gleichen Preis rausgegeben werden und da hat Google dann gesagt, okay, wir schalten Google News komplett ab und dann hat sich das mit Google News in Spanien erledigt gehabt. Als kleiner Nebeneffekt, ganz kleine Plattformen, kleine Startups, die tatsächlich nicht diese Druckmöglichkeit hatten. Ich meine, für die ganzen Zeitungsartikel kommt ja irgendwie 80% des Traffics aus der Suchmaschine. Wir hätten ja sonst nicht irgendwie diesen Job SEO-Optimierer, der irgendwie schaut, dass der Artikel möglichst gut in der Suchmaschine gelistet wird. Alleine das macht das Ganze schon irgendwie sehr perfide. Die kleinen Startups, die nicht die Möglichkeit hatten zu sagen, okay, hey, wir schalten das Angebot ab und ihr verliert 80% eures Traffics und damit eures Umsatzes, für die haben die ganzen Verlage trotzdem Lizenzen gefordert. Und dann gab es irgendwie die Geschichten, wie diese eine Buchplattform, wo halt irgendwie Bücher zusammengefasst wurden, ich glaube irgendwie Booklier oder irgendwie so, ist insolvent gegangen, weil im Endeffekt alle hingekommen sind von den Zeitungen und von den Verlagen und gesagt haben, nee, selbst wenn ihr hier einfach unser Buch in zwei eigenen Sätzen zusammenfassen wollt, damit ihr einen Überblick macht, welche guten Bücher es gibt, dafür müsst ihr uns bitte bezahlen und diese Summe konnte sich das Startup einfach nicht leisten. Und also das wir haben halt ist eine Menge. In Deutschland auch gewesen oder in Spanien? Das ist jetzt speziell Deutschland gewesen. Okay. Ja, in Spanien haben die ja Google News komplett zugemacht. Genau, in Spanien haben sie Google News zugemacht, in Deutschland nicht. Allerdings in beiden Ländern sind massig Startups entweder ins Ausland raus oder haben Insolvenz angemeldet. Ja, ich finde es wunderbar, wenn Politiker Gesetze machen, die Wirtschaft kleinhauen und kaputt machen. Ich finde es wunderbar, wenn einfach der Staat sich raushalten würde und freie Menschen freie Entscheidungen machen lassen würde, dann würden Unternehmen, ich meine, wie viele Tech-Startups gibt's denn aus Europa? So Amazon, Google, so Netflix, wo ist aus Europa irgendwas, wo man sagt, ah, nicht schlecht, da kriegt man was hin. Also. Ja, also wir haben bei uns in der Partei eine ganze Menge Leute, die irgendwelche IT-Startups gründen. Allerdings ist das mehr oder weniger sind das eher Witze von Startups. Das sind dann zwei Mitarbeiter und die finanzieren dann im Endeffekt sich ihre politische Arbeit und mehr ist das dann aber auch nicht. Mhm. Wirklich gute Startups hier in Europa. Nebenan.de gibt es ja zum Beispiel. Ja. Ich meine, gibt schon ein paar. Ich will jetzt nicht die europäische Wirtschaft da ganz vorwegnehmen. Also es gibt da schon ein paar. Rakruten, wie heißt das? Die Rakruten.de-Seite, dachte ich. Ja, nebenan.de ist zum Beispiel ein echt schönes Beispiel. Die haben ja auch angekündigt, dass wenn die Reform durchgeht, sie tatsächlich Insolvenz anmelden und ihr Startup schließen müssen, weil im Endeffekt diese Regel mit jünger als 3 Jahre etc., diese ganz besonderen Ausnahmeregeln, die da mit Artikel 13 mit reingekommen sind, auch für dieses kleine Startup nicht gelten. Und so eine Sache wie nebenan.de mit 50 Mitarbeitern und einem wirklich relativ geringen Jahresumsatz, kann sich eben nicht mehr halten, wenn sie jetzt für 60 Millionen, Milliarden einen Upload-Filter sich zulegen müssen. Vor allem, also natürlich gibt es viele gute Firmen und viele gute Ideen, nur die meisten haben es natürlich schwer, groß zu werden in diesem Umfeld, ja. Weil sie, ich sage jetzt einfach mal mit einem Nebensatz, auch mit der DSGVO vielleicht einen erhöhten Regulationsaufwand haben, wie halt das im Ausland der Fall wäre. Das ist klar. Und, also wir haben ja das Leistungsschutzrecht jetzt schon hier bei uns, aber der Artikel 11 ist ja schon ein bisschen strenger. Gehst du davon aus, es wird ja erst, wenn es, nehmen wir mal Worst-Case-Szenario, es geht jetzt alles so durch, wie geplant ist, wenn dann in 2 Jahren das in deutsches Recht umgesetzt werden muss, meinst du, dann wird überhaupt was verändert oder reichen unsere Regeln schon aus? Oder siehst du es ähnlich wie ich, dass die Regeln dann verschärft werden und die Ausnahmesachen, die jetzt möglich sind im Leistungsschutzrecht, danach nicht mehr möglich sein werden? Es wird auf jeden Fall verschärft. Natürlich kann die Situation passieren, wie jetzt zum Beispiel mit dem Fotografiegesetz und zum Teil auch mit der DSGVO, dass diese Gesetze so widersinnig und irrsinnig sind, dass einfach die Gerichte und die Kanzleien sich einfach nicht dran halten, mehr oder weniger, oder es allen einfach egal ist und sie es ignorieren, aber darauf ist nicht zu hoffen. Und ich meine, es gibt ja immer Abmahnkanzleien, die dann halt trotzdem wild durch die Gegend klagen. Ja, es wird auf jeden Fall verschärft. Ich meine, auch wenn es Richtlinie heißt und man das im Endeffekt in nationales Gesetz gießen muss, ist die da doch relativ streng, wie genau du das übernehmen musst. Und das Einzige, was im Endeffekt angepasst werden kann vom nationalen Gesetzgeber, ist der Begriff der Strafhöhe. Also du könntest jetzt zum Beispiel sagen, dass das gerade in Ländern, die hier nicht so begeistert über die Reform sind, sind da tatsächlich am Überlegen, wenn das durchkommt, dass du irgendwie sagst, hier für diese eine Sache gibt es nur 2 Cent an Strafe, dass im Endeffekt jedes Unternehmen das mehr oder weniger ignorieren kann. Allerdings, ja, es wird alles, denke ich, verschärft werden und ja. Ja, das sind schlechte Aussichten, weil Google hat ja auch mal einen Test gemacht. Das würde bei denen explizit so aussehen, dass bei der Google News Seite halt nur noch maximal 3 Worte plus der Link, so wie es im Text wohl steht, zu sehen ist. Und die haben selber schon gesehen, okay, 43-70% geht der Traffic zurück, wenn wir das machen. Und dann würde es sich für uns als Dienstleister nicht mehr lohnen. Und deswegen haben sie auch schon gesagt, wenn es so ausgestaltet wird wie die spanische Variante europaweit, dann wäre Google News zumindest nicht mehr so attraktiv für die weiterzuführen. Das kann natürlich auch nur Säbelrasseln sein, aber ich meine, wenn man sich anguckt, wie Google News sich, wie Google sich international positioniert, die expandieren eher nach China, als dass sie in Europa noch groß expandieren. Ja, bei den Gesetzen. Ja. Ich meine, die Gesetze in China sind auch sehr drakonisch. Ich meine, ja, drakonisch vielleicht, wobei in China, ja, drakonisch, weil sie eben mal früher ein hart kommunistisches Land waren, aber die Reformrichtung in China ist immer Richtung Kapitalismus. In China verlierst du als Journalist auch deinen Job, wenn du den Kapitalismus kritisierst. Da ist nichts mit der böse freie Markt, so wie hier in Deutschland, sondern da kannst also du natürlich ist das ein total schiefer Vergleich. Ich will gar nicht vergleichen. Na, ich würde mal sagen, der Unterschied ist, in China wirst du als Journalist gefeuert oder hinter Gitter gesperrt, wenn du irgendeine Scheiße schreibst. Und hier in Europa versucht man zu verhindern, dass der Journalist es hochlädt oder irgendwo äußern kann, aber er kommt nicht hinter Gitter. Ja, ja. Also. Ja, oder er wird halt daran gehindert, sein Publikum zu erreichen oder halt groß zu werden, wieder die Netzwerkeffekte nutzen zu können. Naja. Ja, im Endeffekt kann man sagen, also die letzte Urheberrechtsreform war ja 2001 und dass das ganze Urheberrecht auf den Stand der Zeit gebracht werden sollte, ist allen bewusst. Nur statt, dass man das Urheberrecht auf den Stand des Internets hebt, versucht man jetzt stattdessen mit der Urheberrechtsreform das Internet auf den Stand des damaligen Urheberrechts anzupassen. Also ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass da die deutsche Art zu denken so ein kulturelles Ding mitschwingt, wo du versuchst, einen perfekten Plan in deinem Kopf zu haben und den dann auf die Außenwelt abzuwälzen. Und dann jeder, der sich mit der Sache auskennt, liest sich den Plan durch, liest sich durch, was die Leute versuchen zu machen, guckt sich den Plan an und sagt, meine Güte, das wird auf jeden Fall nicht klappen. Also so kommt es mir zumindest vor. Also dieses übertriebene Planen von oben herab runtergucken, schwingt da für mich irgendwie mit. So mhm. Kultureller Blindfleck sozusagen. So. Ja, definitiv. Ich meine, ein bisschen waren die anderen Parteien ja auch im Zugzwang. Die Piratenpartei, von der ich bin, hat 2011 einen fetten 84-Punkte-Plan zur Verbesserung des Urheberrechts für die Interessen der Allgemeinheit und der Urheber vorgelegt, sich damit haufenweise Professoren, Netzexperten, Künstlern, Verwertungsgesellschaften etc. zusammengesetzt und geschaut, wie man das Ganze denn an die Zeit anpasst. Dementsprechend haben wir da mehr oder weniger die Parlamentarier unter Zugzwang gesetzt, dass sie was machen müssen. Allerdings wurde konsequent jeder einzelne unserer 84 Punkte ignoriert und man hat dementsprechend lieber erstmal was anderes rausgebastelt, was ich auch sehr schade finde. Ja, genau, das fand ich auch ganz interessant, weil es ja auch jetzt im Zuge von diesen ganzen Diskussionen hieß, ich weiß nicht mehr, welcher von diesen Leuten das war, ob das der Axel Voss war oder irgendein anderer, aber irgendwer hat auf jeden Fall gemeint, dass ja auch niemand Alternativvorschläge vorgelegt hätte, wo ich auch ein bisschen lachen musste. So nach dem Motto, dass als genau. Ob das die einzige Idee wäre, die man überhaupt hat, um da irgendwas zu reformieren. Genau, ich habe den Link auch gerade mal in den Google Hangout-Chat gerade hier rein. Diesen Alternativvorschlag gab es schon, bevor es den jetzigen Vorschlag gab, nämlich 2011. Und der war gar nicht mal allzu kurz, 84 Punkte. Den hätte man einfach übernehmen können. Allerdings hätten dann die anderen Parteien der Piratenpartei Kompetenz zuerkennen müssen. Und ist immer so eine Geschichte. Also Piratenpartei Wiki ist die Seite. Und jetzt habe ich versucht, mit der Wayback Machine diesen Vorschlag zu archivieren. Page cannot be displayed due to robots.txt. Da kommt die digitale Piratenpartei um die Ecke und will nicht, dass man archiviert. Ich bin entrüstet. Echt? Ja, wir versuchen ja immer hier immer archivierte Seiten zu zeigen. Ja. So einfach nur aus Prinzip. Ja, alles, was nicht und aus vielen Gründen. Alles, was nicht archiviert ist, ist nie passiert. Weil vielleicht ist das ein bisschen paranoid gegenüber den Medien, aber ich vertraue denen nicht. Überall werden Sachen geändert, nachträglich, in der Hoffnung, dass es niemandem auffällt. Und deswegen immer archivieren, egal was. Nichts ist passiert ohne das Archiv. Ja, oder eher die Sachen, die verschwinden halt aus verschiedenen Gründen, wenn man mal 2 Jahre später was braucht, weil halt irgendwas umgestellt wurde beim Webserver, dann ist der Link nicht mehr verfügbar. Allein dafür ist ein Archiv immer gut. Ja. Okay, ja. Kannst ja mal anregen. werde ich machen. Apropos Piratenpartei, wie standet ihr denn so mit dem NetzDG da? So, kannst du uns dazu einen Schwank erzählen? Ja, also NetzDG fanden wir überhaupt keine coole Sache. Wir haben da, wie jetzt auch bei der Urheberrechtsreform, ganz viel auf der Straße rumgestanden mit Flaggen in den Händen und hier, das ist hier der Internet hier wird ein bisschen weniger schöner, als es davor war. NetzDG war noch nicht so ganz so kritisch, wie es jetzt diese Urheberrechtsreform ist, aber definitiv ein Schritt in die falsche Richtung, kann man sagen. Auf jeden Fall. Also ja, vom NetzDG, da habe ich mir auch den Mund fusselig geredet und mich ordentlich schön aufgeregt über Leute, die dann meinten, das ist doch gar nicht schlimm, wie kann das die Meinung einschränken? Du bist derjenige, der die Meinungsfreiheit verändern möchte, das tut ja nur geltendes Gesetz durchsetzen. Ich denke so, meine Güte, lass doch jemanden, der wütend ist, was ins Internet reinrotzen, was falsch und dumm ist. Und dann läuft er schon nicht in seinem Umfeld rum und wirft solche Sachen den Menschen um ihm herum in seiner Stadt oder in seinem Dorf an den Kopf, sondern er postet es irgendwo ins Internet, wo es niemanden juckt. So, meine Güte, davon wird die Welt okay. Definitiv. Weil der meiste Frust, die meiste Wut ist doch schon halber aufgebraucht, wenn du einfach mal irgendwo einen bösen Kommentar schreibst. Meine Güte. Also. Ja. Ja, auch immer interessant, dass die Leute denken, dass ein böser Facebook-Kommentar die Welt verändern würde. Ja. Ja. Tja, Ja, diese ganzen Kommentare online sind ja schlimm. Da, bevor wir vielleicht zum nächsten gehen, Artikel als kleiner Zwischenschritt. Der Axel Voss hat sich ja auch so ein bisschen den Internetmedien gestellt, war bei ein paar YouTube-Streams dabei. Und ich fand das leider, also das war alles überhaupt nicht sehenswert, weil der immer nur wieder gesagt hat, ja, ihr habt den Text alle gar nicht gelesen. Und der Text niemand hat die Absicht, einen Upload-Filter zu berichten. Ja? Und die anderen Argumente habt ihr schon gesagt. Was mir einfach auffällt, ist, es geht ja jetzt gerade, die letzten Tage ging halt wieder so, oh, alle, die sich beschweren, sind Bots. Und dieser unsägliche Artikel, wo auch die Julia Reda sehr verunglimpft wurde, den sie wieder zurückgezogen haben, diese ganzen Sachen, die passiert sind. Ja, aber vor einem halben Jahr war das Ganze ja schon mal hier, wenn man sich das Datum anguckt, 4.7.2018. Ja, der Axel Voss sagt halt die ganze Zeit das Gleiche, der, egal was im Text steht, ja, hab ich den Eindruck. Hast ja, du das, den Eindruck auch? Das geht schon seit 2017 so. Also, ich meine, wir fahren ja schon seit 2017 Kritik, seitdem am 12. Januar 2017 die Cambridge University unter Leitung der lieben Christina Angelopoulos, ich glaube entweder Doktor oder Professorin an der Uni, eine Studie verfasst hat, dass die ganze Reform mit der EU-Grundrechtecharta und ein paar Direktiven nicht konform ist und deswegen direkt vom Gerichtshof gekippt wird. Und was dann passiert ist, man hat dann am 12. Juni 2017 den Axel Voss als Berichterstatter gewählt, der dann bitte möglichst nichts am Inhalt der Reform ändern will, solle, aber bitte die Reform so im juristischen Blabla abändern solle, dass hier diese Studie, was da aufgezeigt wurde, dass die ganze Reform nicht mehr vom Gerichtshof gekippt werden kann. Und davor waren wir noch so ein bisschen so, ja, wir warten, bis das EuGH das Ganze kippt. Und dann haben wir angefangen, da Kampagne zu fahren. Und bereits da hieß es dann, wir wären Bots, wir werden alle von Google bezahlt, sonst was. Obwohl die Piratenpartei aufgrund der ganzen Datenschutzfetischisten schon seit Ewigkeiten mit Google im Clinch steht. Naja. Ja, es ist schon sehr witzig, ja. Da hatte ja der eine CDU-Abgeordnete auch diesen von Fachkompetenz strotzenden Kommentar gemeint, dass so viel Google-Mail-Adressen ihnen jetzt Protestmails schicken würden. Also ich meine, bei sowas fragt man sich wirklich, ist da wirklich so wenig Fachkompetenz vorhanden oder macht er das absichtlich, um irgendwie PR-mäßig aufzutreten? Ja. Beides. Wir reden hier ja oftmals also über das sogenannte Virtual Signaling, ja, also quasi Sachen von sich zu geben, um einer gewissen Gruppe zu gefallen. Und es gibt ja anscheinend immer noch irgendeine Gruppe, die diese ganzen Sachen will. Allerdings ist mir aufgefallen, dass in der letzten Zeit sehr viele Leute sich ja auch dagegen ausgesprochen haben. Ich sage jetzt mal Bertelsmann als prominentes Beispiel, die ja an sich auch immer als Befürworter galten. Wer ist denn jetzt überhaupt noch dafür? Weißt du das? Also dafür ist derzeit immer noch Axel Springer, also der Verlag, von dem die Reform meines Wissens nach auch hauptsächlich ausging. Und klar, alle, die davon profitieren, dass Urheber und Künstler und alle massiv entrechtet werden, also denen das Ganze dann zugeschustert wird. Und naja, im Endeffekt also sind es immer so ein paar Werteverwertungsgesellschaften und insbesondere halt Bertelsmann, den ich ja auch mit Axel in eine Kategorie, sag ich mal, werfen würde, als eigentlichen Befürworter und Profiteur. Definitiv. Die haben mich dagegen ausgesprochen. Also Axel Springer weiterhin. Aber welche Interessengruppen denn sonst so? Die Frage ist halt auch immer, wenn sich jemand öffentlich dagegen positioniert, ob sie sich tatsächlich lobbymäßig dagegen positionieren. Da haben wir zum Beispiel auch die Geschichte mit Google und Facebook, die, wann war das? Einen Moment. Genau. 19. Juni 2018 wurden im EU-Parlament Vertreter von Google und Facebook zu der ganzen Reform, hauptsächlich zu Artikel 13, befragt. Und die beiden Konzerne haben das Ganze damals im EU-Parlament befürwortet, gesagt, dass hier und dies und das ist alles möglich. Und erst als das Ganze in steinernen Sesseln war, am 5. Juni 2018, wo im Endeffekt die Reform mehr oder weniger als beschlossen galt, hat plötzlich Google, YouTube, diesen Kampagne gegen gestartet. Da kam dann der öffentliche Brief von der Madame Wojcicki, die YouTube-CEO. Und das ist natürlich auch die Geschichte. ist jetzt YouTube, also ist jetzt Google, ist immer schwierig. Reden wir von Google oder reden wir von YouTube? Ist eigentlich irgendwie das Gleiche. Ja, Alphabet halt, ne? Alphabet. Alphabet. Sind die denn jetzt auch wirklich dafür, also oder dagegen? Und das ist dann auch immer die Frage. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die liebe YouTube-Webseite anschaut, also einfach die Startseite, was GitHub oder Wikipedia etc. immer vor den Abstimmungen gemacht haben, ganz oben immer ein fettes Banner mit Hashtag Save Your Internet, das vermisst man auf der YouTube-Startseite vergebens. Und dann kommt noch dazu, dass sie im EU-Parlament sich dafür ausgesprochen haben, dass sich jeder gemeinsamen Kampagne, die wir auch von unserer Seite angefragt haben, verwehrt haben. Und wir haben ja die Geschichte YouTube, also die Plattform selbst, ist für Google nicht wirtschaftlich, war sie auch noch nie. Wir haben in keinem einzigen Quartal bisher, seitdem Google YouTube aufgekauft hat, schwarze Zahlen. Also sie haben noch nie Gewinn damit eingefahren. Und da ist dann auch die Frage, eventuell macht diese Urheberrechtsreform YouTube für Google wirtschaftlich, ohne dass sie ihr Gesicht verlieren, indem sie bestimmte Maßnahmen durchsetzen. Beispielsweise die ganzen kleinen Leute, die Speicherplatz und Strom und Internetleitung verbrauchen, aber dadurch, dass so wenige Leute die Videos anschauen, nicht genügend Geld durch Werbung reinkommt und so, dass sie die loswerden können, etc. Also unterm Strich, Google nutzt das, um sich eines Problems zu entledigen, aber nach außen hin sagen sie, um populär zu sein, wir sind dagegen. Aber eigentlich sind sie gar nicht dagegen. Hast du den Eindruck? Unser Eindruck ist bis jetzt tatsächlich, dass tatsächlich Google ein falsches Spiel betreibt, ja. Okay. Weil es war schon bemerkenswert, wie stark die sich auch positioniert haben. Gut, das mit den Bannern auf der Startseite, okay, das ist ein guter Hinweis. Auf sowas achte ich persönlich jetzt nicht, aber das ist ja, da kann man ja... Naja, das Beste ist, eigentlich musst du dafür in die Zeit zurückschauen vor der Abstimmung am 5. Juli. Na, ich habe gerade was falsch geschaut. 5. Juli wurde die Abstimmung vertagt, erst am 12. September wurde das Ganze verabschiedet. Aber wenn wir uns die Zeit vor dem 5. Juli anschauen, hatten wir am 20. Juni eine Studie, wo alle möglichen Startups und E-Commerce-Unternehmen gesagt haben, hier, das macht unser Geschäftskonzept kaputt, hier, wir gehen alle pleite etc. Am 3. und 4. Juli 2018, also zwei und einen Tag vor der Abstimmung, haben Wikipedia und andere Webseiten wie GitHub etc. schwarze Banner auf ihre Webseiten geschaltet, überall gesagt, hier Artikel 13, Artikel 11, Artikel 12, diese Urheberrechtsreform, Save Your Internet. Da war von Seiten von YouTube Punktstille, gar nichts, nada, niente. Und am 5. Juli wurde das ganze Glück möglicherweise vertagt, dank des großen Protestes der anderen Webseiten. Allerdings von YouTube kam da überhaupt nichts. Und auch als wir am 26. August 2018 europaweit Save Your Internet Demos organisiert haben, die leider relativ kläglich ausgefallen sind von der Anzahl der Besucher, kam auch dazu überhaupt nichts von Seiten YouTube. Erst im Oktober 2018, einen Monat nachdem das Ganze in steinernen Sesseln saß, hat die CEO Susan Wojcicki mehr oder weniger relativ nüchtern angekündigt, wenn die Reform durchgeht, können wir in Europa nur noch großen Uploadern hinter den Medienkonzernen stehen, die Möglichkeit zum Upload zur Verfügung stellen und alle kleineren Leute werden wir löschen und dann halt noch das Obligatorische, daran ist die EU schuld. Und klar, jetzt, wo das Ganze mehr oder weniger in steinernen Sesseln ist, geben sie sich nach außen hier, Save Your Internet, blub. Allerdings, wenn man sich die Historie anschaut, es gibt sehr viele Anzeichen, dass tatsächlich Google mit YouTube ein falsches Spiel betreibt und sie eigentlich auf die Reform tatsächlich hoffen, um, wie in dem öffentlichen Brief von der Susan Wojcicki angekündigt, die ganzen kleinen YouTuber, hinter denen keine Unternehmen stehen, loszuwerden. Und das Schöne ist ja auch für YouTube jetzt, wenn die Reform durchgeht, die ganzen anderen Plattformen wie Vimeo oder Dailymotion etc. haben ja auch damit zu kämpfen und auch nicht die Möglichkeit mehr, das Angebot so quasi zur Verfügung zu stellen wie bisher. Das heißt, es würden dann auch nicht die ganzen kleinen Leute einfach zu einer anderen Reform rüberwandern, sondern die Reform schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. YouTube hat einen Sündenbock, die böse EU, und die Konkurrenz von YouTube hat auch nicht die Möglichkeit, darauf zu reagieren, dass sie jetzt nur noch einem begrenzten Personenkreis die Möglichkeit zum Upload geben. Ja, und YouTube hat ja auch allein durch seine Größe jetzt schon auch schon gewisse Verträge mit den Fernsehsendern und anderen großen Outlets geschlossen, sodass die ja weiterhin deren Sachen präsentieren können. Und die kleinen Konkurrenten, die du genannt hast, die haben das ja auch nicht. Also ja, ich mir das so anhöre. Ja, Chris, ne, gut, dass du die Infrastruktur im Hintergrund gebaut hast, sage ich nur. Danke nochmal. Ja, also wir machen ja auch auf YouTube hier, aber der Chris, der hat schon, wir haben uns ja letzten Monat einen Strike eingefangen, vor ein paar Monaten, und konnten gar nicht live streamen hier, haben die Videos immer nur hochgeladen. Und ja, da hat der Chris im Hintergrund direkt so ein Alternativsystem gebaut. Genau. Auf live.weltraumaffen.com. Live.weltraumaffen.com, genau, gerade guckt da außer mir noch ein weiterer zu. Sehr gut. Ja, später wird das. Naja, im Endeffekt kann man sagen, YouTube oder halt Google hat der Save Your Internet-Kampagne deutlich mehr geschadet, als es genutzt hat, als sie am 22. Oktober diesen öffentlichen Brief geschrieben und die Save Your Internet-Kampagne gestartet haben, wo sie im Endeffekt unseren Hashtag, den wir seit 2017 fahren, übernommen haben und damit all unsere Inhalte mehr oder weniger geshadowt haben. Und der liebe, wie hieß er nochmal gleich, Mr. Wissen2Go hatte mal in seinem Video damals gesagt, dass in der PR-Abteilung von Google die Korken knallen und irrwitzigerweise hatte der damit mehr Recht, als er geglaubt hat. Ich habe mal ein Handbuch gelesen, was einem beibringen sollte, wie man PR macht. Und da stand drin, dass zwischen 70% und 90% aller Meldungen in der freien Presse von PR-Agenten lanciert sind. Und ich mir auch dachte, wow. Aber ich habe die Zahl nie überprüft, aber es war Cornelsen Verlag, also ein ordentliches Buch, kein Schmur oder so. Aber ich dachte mir nur so, keine Ahnung, ich hätte jetzt gedacht 40 oder so, weiß nicht. 56, naja. Aber nicht so 80, 90 rum, so dachte ich mir so, wow. Naja, es gibt etliche Dienste, wie zum Beispiel Presseportal, OTS etc., die quasi anbieten, du zahlst denen pro Monat eine bestimmte Summe und darfst dafür denen eine bestimmte Anzahl an Artikeln schicken und die schauen dann, dass diese Artikel oder die Inhalte, die du da halt drin haben willst, irgendwelchen freien Journalisten zugeschustert und in irgendwelchen Zeitungen dann auftauchen. Also das ist dann eine ganze Industrie, die dahinter steht. Also von daher, die Zahlen klingen plausibel für mich. Da müsste ich mich mal schlau machen. Da ein paar Meldungen streuen. Hashtag kein Wort ist illegal. Merkel-Filter. Save your Internet. Oh Gott. Ja, Terminus Merkel-Filter finde ich Gott, jetzt fehlt mir das Wort dafür, aber die scheinheiligste Aktion der SPD, die sie jemals gerissen hat. So im Endeffekt, auch heute ist ja wieder die Geschichte gewesen, dass unsere liebe Frau Barley ihr Veto nicht genutzt hat, was sie als Justizministerin hätte nutzen können und die ganze Reform im Endeffekt ins Abseits gekippt hat. Und den Hashtag eingebracht, dieses Merkel-Filter, hat der Timo Wölken von der SPD tatsächlich. Also nach dem Motto, ein Hashtag sich überlegt und in der Presse denkt dann jeder so, der Hashtag kommt von der AfD, so erst schön fein raus und hat dann einfach, um quasi den Blickpunkt von der SPD, die ja auch mehr als 2/3 für die Reform gestimmt haben und dann ihr Veto nicht genutzt haben etc., quasi abzulenken, haben sie dann hier diesen Hashtag Merkel-Filter etabliert. Das ist doch mal ein erfolgreiches Framing, weil als ich den Hashtag gesehen habe, war mir im ersten Moment, dachte ich mir auch, haben die Blauen da mal wieder was gemacht? So, und aber es kommt von einem SPDler, es ist gut geframed, so. Und Regel Nummer 13 aus Saul Alinsky's Rules for Radicals: Pick the target, freeze it, personalize it and polarize it. Und wenn der Hashtag jetzt hochgeht und so von Assoziation her, also ist ordentliche Politik, also so wird die Wurst gemacht, sage ich jetzt mal. Also dieser Hashtag nie mehr CDU war ja auch am Trenden vor einiger Zeit im Hinblick auf das Wahlverhalten der EU-Parlamentarier. Und da ist mir halt auch bei aufgefallen, es war schon so, bis auf einen hat die CDU da stark hintergestanden. Aber bei der SPD gab es ist es halt auch immer gespalten gewesen. Mir ist es auch aufgefallen, dass die SPD so ein bisschen von sich ablenkt, weil die auch mehrere Chancen verstreichen haben lassen. Du hast gerade das Veto von der Frau Barley angesprochen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was gebracht hätte, aber sie hätte sich ja stärker positioniert. Das Veto, hätte den kompletten Prozess gekippt bis nach der EU-Wahl. Hätte Frau Barley ihr Veto eingelegt als Justizministerin für Deutschland, wäre die Mehrheit im Ministerrat weg gewesen. Es gäbe keinen zweiten Anlauf mehr oder weniger. Und die ganze Reform hätte nach der EU-Wahl wieder angefangen quasi anzulaufen. Im Endeffekt hätte Frau Barley damit effektiv die ganze Geschichte aufhalten können, hat sie nicht gemacht. Ja, ich muss sagen, es überrascht mich nicht, aber ich bin dann doch ein bisschen, keine Ahnung, das ist ja eigentlich so offensichtlich. Ja, da hast du schon recht, da müssen die schon ein bisschen von ablenken, sonst könnte ihnen das wieder auf die Füße fallen. Ich meine, es gibt beliebtere Parteien als die SPD im Moment, ne? Ja, und gerade, dass die SPD gerade wieder irgendwie wieder, ich meine, ich habe es letztens in der U-Bahn nach Hause fahren gesehen, wie der zweitstärkste Kraft ist, so hat sie wahrscheinlich ihre erfolgreichen PR, dass sie, obwohl konträr ihrem Abstimmungsverhalten, sich gegen die ganze Reform stellen, zu verdanken. Und deswegen finde ich das einfach richtig perfide, dass das auch noch irgendwie aufgeht. So, eigentlich müsste jetzt als Reaktion darauf, dass die liebe Frau Barley ihr Veto nicht eingelegt hat, auch mal der Hashtag nie wieder SPD trenden auf Twitter. Ja, aber gut, das, naja. Auch wieder so eine Framing-Sache. Framing. Ja, ich meine, besser kannst du es ja politisch nicht machen, dass du sozusagen einer anderen politischen Gruppe ein Schlagwort vorgibst, was sozusagen dir in die Tasche spielt und sie es dann auch noch aufnehmen. Da musst du dir dann schon auf die Schulter klopfen und sagen, da habe ich gut hinbekommen. Also. Ja, klar. Der Hashtag war prädestiniert, von einer bestimmten Trollgruppe übernommen zu werden. Du, aber sag mal, du bist hier Geschäftsführer für die Piraten in Bayern. Mhm. Aber was macht man da eigentlich so, wenn man das Amt inne hat? Also, so, was tut man da? Okay, genau. Also die Unterscheidung ist, es gibt den ersten und den zweiten Vorsitzenden, die vertreten die Partei vor Rechte und Gesetze und den anderen Bündnissen. Und der politische Geschäftsführer darf man sich vorstellen wie quasi den gewählten Pressevertreter, der vertritt die Partei vor Presse und Öffentlichkeit. Also ich bin derjenige, der in Pressekonferenzen seinen Kopf hinhalten darf und erzählen darf, wer was gemacht hat, wer was nicht gemacht hat, wer was wie gemeint hat, als er dies und das auf Twitter oder sonst wo geäußert hat, etc. pp. Und Pressemitteilungen das Go gibt, ob sie raus dürfen oder nicht. Okay. Ja. Was ist eigentlich deine Meinung zu dem Begriff soziale Gerechtigkeit? Ich denke, das hat gerade relativ wenig mit dieser Reform zu tun. Ja, ich weiß, aber das fällt mir gerade so ein, weil ich weiß ja, was so Leute in der Piratenpartei so reden und so, weil ich war da nämlich auch mal Mitglied. Und nachdem ich da Mitglied war, kam dieser Begriff der sozialen Gerechtigkeit ziemlich groß auf. Also generell im deutschen politischen Bereich wird der ja ziemlich viel, also da spricht sich ja so ziemlich jeder irgendwie dafür aus. Deswegen würde mich mal interessieren, vielleicht einfach nur so eine Definition davon, was du meinst, was das deiner Meinung nach bedeutet. Also wir haben in der Piratenpartei zwei Flügel, einen realpolitischen und einen visionären Flügel. Und wenn ich da jetzt hier eine Definition zu sozialer Gerechtigkeit treffe, trete ich entweder dem einen oder dem anderen Flügel auf die Füße. Oh ja. Genau. Wir sind das ist schon okay, du musst das jetzt nicht so direkt beantworten, aber ich denke deine Antwort ist schon klar geworden, was du sagen willst. Ich könnte meine Definition von sozialer Gerechtigkeit vorgeben, dass manche Bevölkerungsgruppen frei Helikopterfahrten bekommen. Nein, Quatsch. Ja, jetzt trifft mir aber sehr hart in die Memes ab. Aber gut, ich meine, noch dürfen wir es ja. Ne? Ja, noch dürfen wir es. Ich glaube, das Meme ist nicht geschützt. Höchstens vom Helikopterhersteller oder so. Ja, ich meine, keine Antwort ist auch eine Antwort. Und ich habe auch schon. Auf jeden Fall. Kann man ja direkt in den nächsten einsteigen. Bei Memes, da ist es ja, rein theoretisch könnte es ja passieren, dass jemand dieses Helikopter-Meme-Bild patentieren lässt und dann in diese Content-ID-Datenbank macht und dann dürfte es nirgendwo mehr hochgeladen werden. Nur natürlich gibt es diese Content-ID-Datenbank nicht, das ist alles theoretisch. Also, okay. Schauen wir mal in Artikel 13. Da steht ja Upload-Filter gar nicht drin. Warum ist denn das ein Upload-Filter? Naja, also wir haben die Geschichte, es wird quasi verlangt mit Artikel 13, du musst mit jedem einzelnen Rechteinhaber oder mit jedem einzelnen Urheber versucht haben, einen Lizenzvertrag zu erlangen oder halt Lizenzverhandlungen abgeschlossen zu haben. Was jetzt, denke ich, dass das Problem in den Köpfen der CDU-Parlamentarier ist, dass sie nur an die 5 großen Verwertungsgesellschaften denken. Allerdings gibt es an Urhebern rund 8 Milliarden auf diesem Planeten oder vielleicht sind es inzwischen sogar 9 Milliarden. Und das ist ein bisschen schwieriger, mit 9 Milliarden Menschen auf dem Planeten eine Urheberrechtsverhandlung, eine Lizenzverhandlung abzumachen, als nur mit irgendwelchen großen Gesellschaften. Und da kommen wir im Endeffekt zum Problem. Du kannst als Plattform gar nicht mit jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt Gespräch führen und fragen, hey, wie viel verlangst du dafür, dass ich dir deine Inhalte in Zukunft verarbeite? Und deswegen bist du im Endeffekt irgendwie dazu gezwungen zu schauen, dass halt bestimmte urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht hochkommen, weil du kannst nicht mit jedem Menschen eine Lizenzverhandlung abschließen. Das ist halt einfach unmöglich. Und genau, es läuft nicht zwingend auf Filter raus. Du kannst natürlich auch mit einem Menschen das von Hand überprüfen lassen. Allerdings haben wir auf YouTube die Geschichte, es werden 400 Stunden pro Minute an Videomaterial hochgeladen. Und das von Menschen per Hand rechtlich einordnen zu lassen, ich denke, eine Fußballarena wird da nicht ausreichen. Da brauchst du schon viele Tausend dafür. Ja. Das ist ein gutes Argument, aber ich möchte da ein bisschen einhaken, weil Facebook, Google und andere Unternehmen haben doch schon Zehntausende weltweit eingestellt, um andere Sachen zu kontrollieren. Mhm. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die für so Upload-Filter jemanden, also für dieses Content-Management extra Leute einstellen würden. Aber der Knackpunkt ist wirklich, dass man, bevor man es veröffentlicht, alles in seiner Macht Stehende getan haben muss, um einen Lizenzvertrag schon geschlossen zu haben. Das heißt, man braucht eine Datenbank, um erstmal zu wissen, wem gehört das. Und diese Datenbank gibt es nicht, weil da alle Menschen drin sein müssten. Fasse ich das richtig zusammen? Ja, und da kommt mit das Problem, dieser Begriff, der alle Anstrengungen unternommen haben. Du kannst, solange du nicht wirklich jeden einzelnen Menschen direkt angesprochen hast, kann jeder Mensch vor Gericht erklären, hey, hier, derjenige hat nicht alle Anstrengungen unternommen. Er hat mich nicht persönlich angerufen, auf der Straße gefragt, etc. Okay, ja, das sind echt wirklich so Wischiwaschi-Begriffe, Alter. Dieser gesamte Text. So. Ja, der Text wurde von CDU-Politikern geschrieben, die alle bald in Rente gehen. Und ich meine, wer von denen nutzt denn aktiv das Internet? Für ihre Kommunikation über E-Mail, selbst dafür haben sie irgendwelche Leute im Büro, die das machen. Und auch sonst sitzen sie im EU-Parlament und arbeiten mit Papier. Also ich meine, es gibt ja genug Leute, die auch im selben Alter und politisch mäßig unterwegs sind, aber weil sie halt irgendwie trotzdem verstehen, dass das Internet wertvoll ist, eben in seiner freiesten Form, ja, und nicht hingehen und a priori sagen, ja, das wilde Westen des Internets, so, das müssen wir jetzt beseitigen, ja, so. Das ist das ja, Problem. Und vor allem der wilde Westen des Internets. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie zivilisiert der wilde Westen tatsächlich war. Informiert euch mal darüber, dass der wilde Westen eigentlich gar keine gute Metapher dafür ist, dass man Gesetzlosigkeit anzeigen möchte, sondern eigentlich ein Zeichen davon ist, dass selbst ohne Polizei noch eine bestimmte Kooperation und ein Ehrencode unter Menschen vorhanden ist, wo die Kriminalitätsrate gar nicht so hoch ist, wie der wilde Westen eigentlich impliziert. Das ist ein Hollywood-Mythos in deinem Kopf. Ja, und die intuitive Überlegung, weißt du, von Leuten, die wirklich jetzt nicht unbedingt so sich damit weiter beschäftigt haben, als einfach nur kurz nachgedacht, so ein bisschen, ja, die Idee davon, dass anonyme Nutzer sind viel gemeiner im Internet, weil sie ja anonym sind und quasi dann damit durchkommen und stellt einfach der gesamten Bevölkerung, dass sie einfach Psychopathen sind, weißt du? Die Leute, die anonym sind, sind Psychopathen. Und deswegen machen sie Sachen, weil sie damit leichter durchkommen. So, nein, man hat halt Studien durchgeführt, die zeigen, dass die Leute, die eher in einem de-anonymisierten Netzwerk sind, ja, in dem sie sich einen Namen machen können, ja, sind viel öfter polemisch unterwegs, weil sie dann dadurch eine Gruppe um ihren Namen herum, so wie Brand Recognition haben können, ja, als im Vergleich zu Leuten, die eben durch Anonymisierung alle auf derselben Ebene sind und jeder kriegt dieselbe Zeit von anderen Nutzern, um wahrgenommen zu werden. Und wenn man da polemisch drauf ist, dann wirft es Nutzer ab, das stößt sie ab, ja. So, das ist genau das. Oder halt, weißt du, so eine andere Sache ist halt, wenn man schon über Moralität von Nutzern im Internet reden will, ne, was überhaupt ausgelassen wird durch diese gesamten Gesetze ist, dass dahinter immer noch Menschen stehen, die dann irgendwie davon betroffen sein werden. Das ist einfach so ein Ding von, ja, Inhalte entfernen, Inhalte blockieren, ja. Aber dass Menschen dahinter sind, dass du damit nicht nur die Informationsbildung verschiebst und kaputt machst und verhinderst, ja, sondern auch noch, weißt du, so die meisten Leute für das, was sie irritiert und verstört an Ansichten, ja, die wollen nicht, dass die Person wirklich dafür dann geschadet wird. Das ist etwas, was ich dann sehe, wenn ich bei meiner Webseite da, That Safe Space, da sitze und mir drüber schaue, so wie die Verteilung so statistisch ist, ne. Die kontroversesten Aussagen, die größten, am meist bewertesten Aussagen sind recht einseitig, entweder für die eine Seite von wegen, ja, es ist beleidigend oder nein, es ist nicht beleidigend, aber diejenigen, die sagen, ja, absolut beleidigend und diejenigen, die sagen, es ist nicht beleidigend, so verschiedene Aussagen halt, weißt, die sind dann sich aber überwiegend einig darin, dass man nicht bestrafen sollte. Ja, Opex, für jemanden, der deine Seite nicht kennt, da kann jeder ein Statement hochladen, meistens ein kontroverses Statement, ja, dann können die Leute bewerten, ja, ist das anstößig, ist es nicht anstößig, sehr anstößig, wenig anstößig, sollte es bestraft werden, wenn ja, wie? Einfach ja. Nur so als ja, Experiment. Ja, es soll die Leute halt hauptsächlich, weißt du, so erstmal auf der ersten Ebene so Gedankenanstöße geben, das zu sehen, was sie ignorieren möchten, was sie nicht sehen möchten. Dann, wenn man Aussagen hinzufügt, ein bisschen schauen, okay, wie formuliere ich meine Gedanken, auch da ein bisschen lernen und trainieren, weißt du, so ein Ding. Und wenn du dann eine Aussage siehst, die dich gerade irgendwie interessiert, ja, dann kannst du die bewerten, wie du gerade gesagt hast, nach eben diesen Fragen. Und auch dann, während du es bewertest, ja, auch für dich selbst ganz intim, ja, mit der Fragestellung da sein. So Sachen wie, keine Ahnung, ja, Abtreibung und so zentrale Fragen, die halt Leute bewegen, ja. Abtreibung war nur ein Beispiel so aus dem Nichts genommen, so ein Non-Sequitur, tut mir leid. Ja, ich meine, eine Plattform ist ja so klein, aber vielleicht kommen wir nochmal auf Artikel 13 zurück. Ja, klar, ja. Also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass es sich nicht so anhört, dass es von Experten geschrieben wurde. Ich meine, das ist immer ein sehr einfaches Beispiel, nur um mal so ein bisschen die Gegenposition zu vertreten. Ich glaube schon, dass die haben ja genauso, wie sie Leute haben, die E-Mails für die schreiben, haben sie andere Leute, die wissen, wie es funktioniert, die diese Texte teilweise für die schreiben. Und ich einerseits Moment, kommt mir beim Lesen auch so vor, es kommt mir auch so vor, dass es sehr stümperhaft teilweise geschrieben ist, aber teilweise muss ich auch davon ausgehen, dass die Sachen teilweise auch absichtlich so formuliert sind. Mhm, genau. Also was man auf jeden Fall muss drauf sein. Nur als kleine. Ja, da gebe ich dir recht. Also der Punkt ist, die Leute, die darüber abstimmen, sind keine Experten. Die Leute, von denen der Text kommt, da schaut es dann wieder anders aus. Ich meine, gerade mit Axel Voss, dem Berichterstatter über die Reform, der den Text eigentlich auswendig kennen sollte, der immer wieder auf Passagen angesprochen wird, von denen, oh, das steht drin. Gerade da merkt man, da ist irgendwas faul, weil wenn von ihm der Text kommt als Berichterstatter und er hat da überhaupt keine Ahnung, was drin steht, dann ist im Endeffekt die Geschichte die, klar, es muss von anderen Leuten kommen und vielleicht ist es tatsächlich beabsichtigt. Vielleicht sitzen, also es ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber vielleicht kommt der Text von irgendwelchen Leuten, die sich halt überlegt haben, hier Internet gefällt mir nicht, das sorgt dafür, dass die Sachen, die so ohne Internet laufen, wie Zeitungen, Fernsehen etc., dass denen Einnahmen flöten gehen, also schauen wir, dass wir das Internet ein bisschen kaputt machen und wir schreiben so, dass die Leute den CDU-Parlamentariern abnehmen, dass sie keine Ahnung von dem haben, was sie da tun und das einfach nur deswegen so schreiben. Ja, also ich meine, die, es gibt ja genug Lobbyisten in Europa. Ich meine, wie war die Quote? 5:1, 6:1 für jeden Parlamentarier oder so? Also, du darfst sich aber auch nicht vergessen, an, aber vielleicht ist es das gar nicht. Ne? Du darfst aber auch nicht vergessen, dass zum Beispiel solche Sachen wie Wikipedia oder auch GitHub Lobbyisten im EU-Parlament sitzen haben. Im Endeffekt brauchst du 7 Leute mindestens, ein bisschen Geld, und dann kannst du dir einen Lobbypass holen fürs EU-Parlament. Auch die von Save the Internet sind inzwischen als Lobbyisten eingetragen. Also es ist nicht jeder Lobbyist ein böser Lobbyist, mehr oder weniger. Deswegen ist es schwierig, da so eine direkte Aussage zu treffen. Ja, ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Feind des Lobbyismus, in dem Fall jetzt schon. Ja, und ich meine, natürlich sind sie vertreten. Die Piratenpartei ist ja auch erfreulicherweise vertreten im Europäischen Parlament. Ja, aber die halt nicht als Lobby, sondern mit dem Sitz. Aber ich meine, sie ist vertreten, aber halt leider mit nicht so großem Einfluss. Und das ist bei Lobbyvereinen dann ja auch ähnlich. Ja, ich meine, Wikimedia hat wahrscheinlich nicht so einen hohen Einfluss wie. Ja, dann nehmen wir Axel Springer, ne? Mhm. Naja, immerhin bekommt die Piratenpartei jetzt bei der EU-Wahl 5 oder 6 Abgeordnete aus Tschechien, und aus Luxemburg bekommen wir auch noch 1 oder 2. Das heißt, es ist relativ egal, wie gut es jetzt in Deutschland bei der EU-Wahl für die Piratenpartei läuft. Wir haben eine Verfünf- oder Verzehnfachung der Abgeordneten der Europäischen Piratenpartei ab nächste EU-Wahl im Parlament. Das heißt, Digitalteam werden so oder so stärker berücksichtigt werden. Ja, also ich spreche keine Wahlempfehlung oder sowas aus, aber ich sag mal, ich schätze auf jeden Fall zumindest die technische Expertise, wenn sie da ist. Ja, über die Flügel der Partei haben wir ja schon, brauchen wir nicht mehr drüber reden, ne? Ja, also ich muss sagen, ich studiere Volkswirtschaftslehre und Informatik, und was ich erlebe, realpolitischen Flügel sind vor allem die mit wirtschaftlichem Hintergrundwissen, und Visionären sind halt die, denen man halt noch ein paar Konzepte der Wirtschaft erklären muss. Ja. Schatz feiert. Ja, gut, das kann man auch ganz so stehen lassen. Also das war bei mir aber auch nicht anders. Als ich jünger war, hatte ich auch noch, ja, der Staat solle mal hier und da, da haben wir noch nicht gesehen. Und wenn der Staat nur mal XY machen würde und dann über Jahre von Lernen und Lesen und Beobachten und mit Menschen sprechen, versuchen zuzuhören, abzuwägen, sind irgendwie die ganzen linken Ideen immer weniger geworden. So. Also einfach, Es ging mir ähnlich, also mit jeder weiteren Vorlesung, oh Mist, okay, das funktioniert also auch nicht, oh Mist, oh das, ah okay, was hier, Inflation, oh shit. Ja, so in jedem Land, wo diese Politik funktioniert, eingesetzt wurde, hat sie nicht funktioniert, oh fuck, da, wenn ich das fordere, bin ich gar nicht sozial gerecht, sondern ich tue die Wirtschaft kaputt schlagen und mache die Menschen ärmer, obwohl sich der Vorschlag so nach Reichtum umverteilen anhört. Ah, fuck. Aber ja, das ist Conflict of Visions, Thomas Sowell, kann man dazu vielleicht auch lesen. Der ist ein kluger Mann. So. Conflict of Visions. Ja, allerdings gibt es halt auch Kulturgüter, die nicht unbedingt total verkommerzialisiert werden müssen, wie bei hier dieser Urheberrechtsreform halt. Ja, weil da wird der Bogen einfach zu weit gespannt. Ja, da wird im Namen der Wirtschaftlichkeit und der wirtschaftlichen Interessen wird halt werden die wirtschaftlichen Zukunftsaussichten abgewürgt. So liest sich das. Ja, ja. Wie sollen wir denn ein Unternehmen bauen mit diesem Framework? Wie soll denn das funktionieren? Gerade als angehender Volkswirt sehe ich die Reformen nicht nur in Bezug jetzt auf Meinungs- und Pressefreiheit kritisch, sondern so wie das aussieht, wird das uns auch auf eine 1a-Wirtschaftskrise mit Volker Rache zubewegen, weil im Endeffekt, wenn diese Regelungen von Tag 1 auf Tag 2 kommen und dann eine ganze Menge Unternehmen dann feststellen, okay, hops, hier Insolvenz anmelden, hops, Angebote runternehmen, das können wir nicht mehr machen, und die außereuropäischen Staaten europäische IPs sperren etc., damit die halt nicht nach europäischen Gesetzen in Haftung kommen etc., dann geht halt einfach von Tag 1 auf Tag 2 massig hier an Einnahmen flöten, an Geld im Kreislauf flöten, und Das wird definitiv zu einer Destabilisierung, zu einer massiven Senkung des Bruttoinlandsproduktes führen. Und wenn das dann erstmal einmal im Gang gesetzt ist, verstärkt sich das alles gegenseitig. Und ich will mir gar nicht ausmaßen, was dann auf den Euroraum zukommt. Ja, also vom einen Tag auf den anderen wird es nicht umkippen. Das ist, man weiß ja, dass es kommt, aber es ist trotzdem schlimm genug. Ich will es gar nicht kleinreden. Man hat es ja mit der DSGVO auch gesehen. Gut, das ist, hätte auch schlimmer sein können. Aber hast ja selber gesagt, die meisten Leute halten sich einfach nicht so wirklich dran und es wird auch nicht so wirklich geahndet, weil es auch, weil es ja auch schwierig ist. aber oh ja, ich habe 2 Wochen an der Datenschutzerklärung rumgesessen und den. Ja, nehmen wir mal den wirtschaftlichen Sektor. Ja, viele Unternehmen benutzen ja Software für die Firmenkommunikation, Slack oder solche Sachen. Die sind ja hier auch explizit wieder rausgenommen bei Artikel 2. Ja, allerdings sehe ich das. Ja, ja, da hatte ich schon die Diskussion mit einem Juristen über, ob Dropbox jetzt ausgenommen ist oder nicht. Das würde da auch im 13. Also diese sogenannten Business-to-Business Companies, wie sie du musst aufpassen. Also ich habe mit einem Juraprof geredet darüber und der ist dann tatsächlich, nachdem ich das mit ihm durchdiskutiert habe, sind wir beide der Meinung gewesen, dass Dropbox definitiv trotzdem von Artikel 13 betroffen ist, weil explizit Business to Business heißt nicht, dass du eine Business to Business Version anbietest, sondern dass du ausschließlich Unternehmen zur Verfügung stehst. Nur Enterprise Software also. Genau, und außerdem ist Dropbox hat eine Teilenfunktion. Du kannst, wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, einen Film habe, einen Kinofilm, den speichere ich in meine Dropbox und dann kann ich Link freigeben drücken und den Link einschicken und dann können Sie diesen Kinofilm anschauen. Und aufgrund dieser Teilenfunktion und der Tatsache, also es nicht ausschließlich Business-to-Business ist, also dass du keine Firma brauchst, um dir einen Dropbox-Account zu erstellen, sorgt beides dafür, dass auch Dropbox von dieser Gesetzesreform betroffen ist. Das heißt, du darfst in deinen Ordnern, selbst wenn du dir jetzt legal auf Amazon Music eine MP3 kaufst und den Link gar nicht freigibst, sondern es nur für dich nutzt, alleine, dass diese Sache möglich ist, sorgt dafür, dass Dropbox verhindern muss, dass quasi in den einzelnen Ordnern urheberrechtlich geschützte Sachen gespeichert werden, was im Endeffekt dafür sorgt, dass Dropbox mehr oder weniger gezwungen ist, tatsächlich ihr Angebot Business to Business zu machen und den Normalusern nicht mehr zur Verfügung zu stellen. So wie es jetzt ist, kann Dropbox sich nicht weiter mehr anbieten, also den Dienst. Ja, also sind die dann doch betroffen. Und da sind ja auch noch so ein paar andere Ausnahmen genannt, wie Research Institutions und andere. Meinst du, die sind dann auch davon betroffen? Klar, die Bildungseinrichtungen, die sind schon von Anfang an ausgenommen worden, einfach aufgrund der Tatsache, dass es sonst gemäß EU-Grundrechtecharta sofort hätte gekippt werden vom Europäischen Gerichtshof. Und warum zum Beispiel Wikipedia oder Anbieter oder von physikalischen Produkten, also Shops für physikalische Sachen, warum die ausgenommen ist, ist tatsächlich, weil Wikipedia, GitHub etc. mit ihren Lobbyisten in Brüssel Sturm gelaufen sind und dann man gesagt hat, statt dass wir anpassen die Reform und den Gedankengang dahinter, nehmen wir einfach für die lautesten Kritiker ein paar Ausnahmen rein, damit die nicht mehr so laut Welle machen. Und das betrifft dann wahrscheinlich auch die Online-Marktplätze. Naja, Online-Marktplätze für physische Güter sind ausgenommen. Allerdings, wenn jetzt sowas wie Steam hast, Güter. Zum Beispiel. Also Versandunternehmen. Ja. Also wenn alles, jetzt zum Beispiel, was per Post kommt. Keine, nur, ich meine, das Einzige, was nicht physisch ist, wäre sowas wie Video-Sharing oder Bilder kaufen oder sowas. Ja, oder Steam. Spiele. Ja, okay. Ah. Also Steam ist von Artikel 13 wunderbar betroffen und muss halt schauen, dass da nichts passiert. Und genau, klar, Bilderverkauf, Plattformen wie Pixabay etc., alles, was mit Online-Gütern handelt, ist weiterhin betroffen. Ja, das ist... Moment, naja, und nur, dass ich noch mal richtig verstanden habe. Also das, die Ausnahme für Online-Marketplaces in Artikel 2 betrifft nur Unternehmen, die physische Güter liefern. Genau, die physische Güter handeln, richtig. Okay. Also, ja, okay, das ist hart. Also Steam und diese ganzen sind davon betroffen. Mhm. Ja, ob die das schon mitbekommen haben? Und wie sieht es denn aus bei sowas genauso wie eBay? eBay macht ja beides, zum Beispiel. Das werden dann die Gerichte klären, aber wahrscheinlich werden sie es pro eBay richten, denke ich. Okay. Ah, interessant. Also die Ausnahmen sind auch nicht so wasserdicht. Nee, die Ausnahmen sind dafür da, um die Kritiker ruhig zu stellen und damit das Gesetz nicht von der EU, vom EuGH gekippt werden kann. Aber für mehr sind die Ausnahmen auch nicht gedacht. Da ist jetzt kein, wir wollen den Wirtschaftsraum schützen drin. Ach ja. Im Endeffekt wird da mit dem Brecheisen vorgegangen, ohne Rücksicht auf Verluste. Nun ja. Ich weiß nicht, was kann man zum Artikel 13 sonst noch sagen? Fällt dir noch was Konkretes ein, was wir noch nicht angesprochen haben? Also nur nochmal zu sagen, es ist ja so, man muss diese Rechte einholen. Mhm. Und also das mit dem Upload-Filter ist ja so ein Schlagwort, aber selbst ein Upload-Filter wird das Problem ja nicht lösen. Weil ja, selbst richtig. Wenn man einen Upload-Filter hat, würde man trotzdem in meinem Zweifelsfall einfach den Upload nicht zulassen. Also ist Upload-Filter ja auch quasi nur so ein... Man kann, es ist nicht so ein physischer Filter, sondern es wird einfach gar kein Upload mehr zugelassen. Ja, ja, das genau. Also, richtig. Also, genau, dass die meisten Plattformen werden dicht machen oder sagen: Hey, du bist kein Unternehmen, du darfst bei uns nichts veröffentlichen. Und das ist das, was am häufigsten passieren wird. Die Plattformen, die sich solche Upload-Filter leisten können, die werden es versuchen, damit zu regeln. Und ja, also. Genau, wenn man Axel Voss hört, nee, es besteht keine Pflicht für Upload-Filter, dann folgt daraus aus der Tatsache, wenn man das jetzt im Kontext vom Gesetz interpretiert, dass Axel Voss darauf hofft, dass diese ganzen Angebote die ganz schließen werden. Hm. Ja, ja, genau, dass die logische Konsequenz sein wird, dass Upload-Filter entweder technisch nicht machbar sind, weil selbst das Content-ID-System von YouTube hat ja nicht alle Menschen auf dem Planeten drin. Und das ist das beste Richtig. System, was es derzeit gibt, oder? Ja, ja. Genau, genau, genau. Und das hat 60 Millionen Euro in der Entwicklung gekostet, so und ja, richtig. Und auch das kann natürlich nicht jede Urheberrechtsverletzung erkennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir beide treffen uns auf ein Bier, ich mache ein Foto von dir und lade das irgendwo hoch oder verwende es in meinem Video, woher soll denn jetzt der Algorithmus wissen, dass du der Urheber an dem Foto bist und nicht ich, der das gerade mit der Kamera geschossen hat, so. Ja, ja. Und genau da kommt dann natürlich auch die, ein elementares Ding von Artikel 13 ist, dass das sogenannte Provider-Privileg für Plattformen aufgehoben wird. Das ist auch eine Geschichte, die quasi extra definiert wurde, damit das Ganze nicht vom Europäischen Gerichtshof gekippt werden kann. Im Endeffekt, wie erkläre ich das am besten? Ging es darum, wenn kein redaktioneller Einfluss ausgeübt wird, dann haften die Leute nicht für den Inhalt. Jo. Was das? Gib mir irgendeine Serie. Was schaut ihr so für Serien? The Orville. Yes, Minister. Da aus den 60ern oder 70ern. Da. The Orville. Weißt du, wer die Rechte dafür hat für The Orville? Nee, nicht sicher. Von Yes, Minister ist es die BBC. Wurde von 1980 bis 84. Okay, nehmen wir Yes Man und BBC hat die Rechte an Yes Man. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und mir jetzt mit irgendeinem Flash-Downloader-Plugin Yes Man auf meinem PC lade und das Ganze dann auf YouTube hochlade, sofern das nicht vom Content-ID-System erkannt würde, was dann passiert, wenn es hochgeladen wird, dann gilt das sogenannte Take Notice and Take Down. Also sobald irgendjemand meldet hier, da hat jemand das hochgeladen und das ist aber lizenziert, muss YouTube in dem Moment, in dem es Kenntnis davon erlangt, also in dem es gemeldet wird, das Zeug runternehmen. Aktuell macht es so, dass es das mehr oder weniger aus dem Internet kurz deaktiviert und dann irgendjemand drüber schaut. Und all die Einnahmen, die im Endeffekt ich damit generiert habe, wenn ich dieses Yes Man jetzt hochgeladen habe, die gehen an den eigentlichen Urheber, das hatten wir vorhin auch schon angesprochen, und BBC kann zivilrechtlich gegen mich vorgehen und da gibt es dann irgendwie sowas für alle 10 Klicks irgendwie einmal der Preis von einem Film oder so, also im Endeffekt, was du dann zahlst, zivilrechtlich an Ausgleich ist deutlich höher, als was du kriegen würdest, wenn da irgendwie sich das Leute im Kino anschauen. Und das ist der aktuelle Stand und der ist in meinen Augen mehr als ausreichend, weil im Endeffekt das Zeug wird runtergenommen. Du kriegst das, was derjenige Typ, der es hochgeladen hat, damit verdient hat, plus hast noch zivilrechtlich die Möglichkeit, gegen mich, der es jetzt hochgeladen hat, vorzugehen. Was sich jetzt ändert durch Artikel 13 ist, es ist nicht mehr ich, der das Ganze präsentiert auf der Plattform YouTube. Also vor dem Gesetz bin es nicht mehr ich, der das hochlädt und zur Verfügung stellt, sondern die Plattform wird jetzt sozusagen derjenige, diejenige, die Yes Man präsentiert und nicht mehr ich. Das heißt, natürlich, der BBC kann weiter zivilrechtlich vorgehen, allerdings nicht mehr gegen mich, sondern gegen YouTube jetzt, weil YouTube das Ganze nach der Umdefinierung von ein paar Rechtsprinzipien das Ganze jetzt präsentiert. Dementsprechend, klar, YouTube muss alles daran setzen, dass es Yes Man jetzt nicht mal mehr eine Sekunde lang dem Internet zur Verfügung steht, weil sie können mich nicht dafür angehen, niemand kann mich mehr dafür angehen, sondern die Plattform, auf der ich das hochgeladen habe, ist jetzt in Haftung. Und das war das sogenannte Provider-Privileg für Internetplattformen. Also man muss differenzieren zwischen dem allgemeinen Provider-Privileg und dem für Plattformen. Und dieses für Plattformen wurde jetzt im Endeffekt durch Umdefinierung, nämlich dass die Plattformen alles selbst präsentieren, ausgehebelt. Und deswegen kann die Reform nicht vom Europäischen Gerichtshof in dem Aspekt gekippt werden. Gut, das ist analog zu, man kann die Telekom nicht verklagen, wenn man jemanden anruft und dann irgendwas Illegales am Telefon bespricht. Mhm, ja. Genau. Ja, und auch das alte und das System wurde extra geändert, damit es nicht vom Verfassungsgericht gekippt werden kann. Mhm. Tricky. Man hat also nicht die Forderung geändert, was nämlich dahinter steht, dass die Plattformen haftbar gemacht werden sollen, aber man hat die Formulierung so geändert, dass man nicht gesagt hat, die Plattformen sollen haftbar gemacht werden, sondern die Plattformen präsentieren die Inhalte selbst und nicht mehr die Nutzer. Und daraus folgt quasi im Schluss, dass die Plattformen haftbar sind, weil das Provider-Privileg für jemanden, der die Inhalte selbst präsentiert, nicht mehr gilt. Und so hat man es im Endeffekt geschafft, dieselbe Forderung durchzusetzen, ohne dass nach juristischem Fu das Ganze aufgrund von Verfassungswidrigkeit gekippt werden kann. Ja, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Gericht noch kippt, sehr gering. Das Einzige, was jetzt gemacht werden kann, ist Europaparlament kippt das um, oder in der nationalen Umsetzung wird es total weich gespült. Ja. Ich würde vielleicht noch gern kurz so ein überschaubares, greifbares Beispiel irgendwie durchspielen, weil das sind ziemlich viele Artikel mit ziemlich vielen Unterpunkten und eigentlich, wenn anhand von einem Beispiel, weißt du, so wenn ich jetzt eine Plattform aufmache, weißt du, irgendwie so, wo Leute in der Umgebung mit Sachen, weißt du, so Krimskrams handeln können, weißt du, so Tauschhandel halt, weißt du? So, ja, nebenan.de. Genau das. Richtig, ja, die machen genau das, ne? Ich habe da, ich weiß nicht, ob das schon angesprochen wurde, ich habe da jetzt nicht so ganz zugehört, weil war ein bisschen AFK so, aber da ist es ja so, dass sie jetzt mit den ganzen Gesetzen sowieso jetzt schon nicht ganz hinterherkommen, weil sie ja alles komplett selbst nochmal überprüfen müssen, ne? Das heißt eigentlich, damit man eine Plattform hat, die mit Artikel 11 und 12 und 13 keine Ahnung, was noch alles mit NetzDG konform ist, ja, muss man eigentlich hingehen und sagen, weißt du was, ich überprüfe alle Einträge, die an Informationen von Nutzern auf meine Seite reinkommen. Ja. Ich habe keinerlei Social Media Struktur, das heißt, die Leute können keine Accounts haben, ja. Denn ab 500 Nutzern greift nicht 500 Nutzern, ab ein paar tausend Nutzern greift NetzDG, ja. So, das heißt, das müsste eine Plattform sein, ab denen die Leute erst recht anonym sind. So, ja. Dann eine Plattform, wenn man nicht will, dass DSGVO greift. Eine Plattform, auf der man nicht Google Analytics verwendet, also auch keine Cookies sämtlicher Art. Ne? Das heißt, okay, also ich gebe dir einen Tipp. Ja. Wenn du dieses Gesetz umgehen willst, benutz VPN und mach deinen ganzen Scheiß in Amerika, weil das, was du hier gerade versuchst zu konstruieren, wird ziemlich schnell von allen möglichen Gerichten gekippt werden. Wieso? Also wie? Ich meine, man hätte ja doch eigentlich die Möglichkeit, eine Webseite zu machen, die eben alle diese Gesetze akzeptiert und halt hinnimmt, ne, und dann quasi sich drumherum schlängelt. Ja, aber du musst dann ja trotzdem die Inhalte, die auf deiner Webseite veröffentlicht werden, für die bist du ja persönlich haftbar. Mhm, ja, okay. Selbst okay, wenn, Also genau, nach aktuellem Stand wären quasi die anonymen Leute, die es auf deiner Webseite hochladen, haftbar, aber genau das ändert die Reform ja. Du persönlich bist für alles haftbar, was auf deiner Webseite hochgeladen wird, auch wenn du gar nicht weißt, was hochgeladen wird. Dementsprechend, die Leute können noch so anonym sein, wie sie wollen. Du wirst dann für jede Urheberrechtsverletzung, die passiert, persönlich verklagt. Und da könnten wir zum Beispiel ein ganz schönes Spiel machen. Also ich gehe zum Abel, mache ein paar Fotos von ihm, lade die auf deiner Plattform hoch. Abel kommt jetzt mit dem Anwalt so zu dir, sagt, hey, zack, hier, du zahlst. Abel und ich teilen uns das Geld auf und dann machen wir das Ganze nochmal. Abel macht ein Foto von mir, verklagt hier, zack, blab und immer ja, so weiter. Ja, so, ja, weißt ja. Du? Ja, ja, klar, aber was ist, wenn die Information, die hochgeladen wird, nicht urheberrechtlich schützbar ist? So Informationen im Sinne von, es sind Ansichten, es sind Meinungen, es sind Positionen. So auch Zitate aus Gedichten oder Büchern sind urheberrechtlich relevant. Okay, und dementsprechend sind alle Daten in Textform urheberrechtlich relevant. Wenn jemand jetzt eine Meinung postet und die jetzt nirgendwo in einem Buch oder so vorgekommen ist, klar, du begehst damit keine Urheberrechtsverletzung, aber allein die Tatsache, dass auf deiner Webseite Text hochgeladen werden kann und Text ist urheberrechtlich relevant, sorgt dafür, dass die Regelungen für dich greifen. Also im Endeffekt, du musst auch mit that Safe Space absichern, dass niemand irgendwelche Buchzitate etc., also urheberrechtlich geschützten Text veröffentlicht. Okay, ja. Das tue ich sowieso eigentlich. Danke, dass du das nochmal so thematisierst, weil mir geht es ja im Hintergrund immer um das Safe Space, so eine kleine jüdische Trickserei. So. Ja, alles, was ich mache, ist für die Seite, okay. Aber ich gehe schon recht in der Annahme, dass ich so durch die Eigenschaften, die ich da schon designmäßig an Entscheidungen getroffen habe, die Seite gut abschütze dagegen, dass zum Beispiel, weil es kein Ich höre dich gerade nicht mehr. Hallo? Hallo? Vielleicht kann ich mal ganz kurz einhaken. Ich glaube, den Knackpunkt, den der OPEX anredet, wir haben ja gerade schon über die Ausnahmen geredet. Es gibt ja diese Grenze von mindestens 3 Jahren, 10 Millionen Umsatz. Ich glaube, darüber hatten wir noch nicht gesprochen. Ich glaube, er versucht, diese Sachen explizit zu umgehen und daraus eine Konstruktion zu bauen. Genau. Genau. Also diese Ausnahmen sind alle keine Oders, sondern Uns. Das heißt, du brauchst mindestens, du musst jünger als 3 Jahre sein, du musst eine bestimmte Anzahl von maximalen Verbindungen, die IPs zu deiner Webseite aufbauen, darfst du nicht überschreiten. Du darfst nur eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern und einen bestimmten Maximalumsatz haben. Das, wie genau der sein wird, wird, glaube ich, noch ausgehandelt. Allerdings, ist sie so gefasst, dass im Endeffekt, klar, wenn deine Webseite, sobald sie das dritte Jahr überschreitet, bist du sowieso mehr oder weniger. Und ansonsten sind davon nur ganz kleine Webseiten betroffen, die halt niemand sieht und liest. Also alle Angebote, die in auch nur einen Stadtteil von München oder von Berlin oder so zur Verfügung stellen, sind im Endeffekt von dieser Ausnahme nicht betroffen. Also die Ausnahme ist Augenwischerei. Okay, also wenn die Webseite thatsafespace.net dann 3 Jahre alt ist, was passiert dann? Was bedeutet das nochmal? Ich habe da den Teil nicht ganz verstanden. Dann haftest du für alles, was die Leute bei dir auf die Webseite schreiben. Also, ja, okay. Okay. Ja, damit bin ich hier, okay, das ist, dient der Meinungsbildung, okay, so, weil ich vertrete nicht jede Position, die da steht, einfach weil. Naja, eine Sache könntest du mit That Safe Space tatsächlich machen. Du müsstest irgendwie schauen, dass du deine Webseite als Bildungsangebot bekommst. Also einfach mal zu irgendeiner Universität in deiner Stadt gehen und fragen, hey, wollt ihr nicht hier euer Kürzel drunter setzen? Ein Meinungsbildungsangebot der, ich weiß nicht, aus welcher Stadt du kommst, irgendeine Universität. Dann wäre das, weil du Bildungsangebote hier nicht eine Urheberrechtsreform hier gegen schießen darfst. Muss das eine deutsche Universität sein? Universität Namibia einfach. Ich hätte direkt eine ausländische Universität an der Hand, die das machen kann. Also ja, perfekt, perfekt, go for it. Ja, komm, Abel, sag mir da Bescheid, ich mach das einfach, weil ich habe wirklich echt keinen Bock darauf, dass dann irgendwie so ein Faden da ist, ne, und dann zieht die ganze EU ganz kräftig dran so und dann fällt das alles zusammen. Das wäre schade um die ganze Datenbank und um die Mühe, die sich die Leute drum gemacht haben. Da, so, wenn überhaupt, ziehen wir hier an dem Faden, der die EU zusammenfallen lässt. Also wenn überhaupt, dann ziehe ich an euren Fäden, okay? Ja. Nächste Woche und dann die Weltraumaffen werden präsentiert, ein freies Bildungsangebot der Universität Burkina Faso. Ich sehe das. Ja, Mann, das ist Bildungsangebot Burkina Faso. Shenzhen University, weißt du? Ja, Mann. Ich glaube, das ist jetzt auch sehr wichtig, weil University of North Korea. Mobilisieren, aber wir sollten vielleicht auch drüber reden, auch im Sinne der Piratenpartei, ne? Ein bisschen wie kann man das denn hacken, wenn es denn kommt? Also sowas wie Zusammenarbeit mit Universitäten für Non-Profit, kleine Projekte, das ist immer noch so eine Sache, die man noch weiterhin machen kann. Naja, also wie gesagt, sobald die Reform Bildungsangebote anschneidet, hat der Europäische Gerichtshof die Möglichkeit, das Ganze zu kippen. Deswegen werden die Abgeordneten auch im Verlauf des Prozesses jetzt da hundertprozentig von die Finger lassen, weil das werden die nicht riskieren wollen. Dementsprechend, wenn du es schaffst, dein Angebot irgendwie als Bildungsangebot zu verkaufen, dafür darfst du halt aber auch keine Paywall oder so für einbauen, dann bist du da fein raus. Nee, eine Paywall werde ich sowieso nicht haben. Das läuft eher alles darüber, dass die Leute kompletten Zugang zu allem haben werden. Ja? Und wenn sie wollen, können sie halt irgendwie Geld spenden oder so Patreon halt, wenn sie es brauchen. Weißt du, aber das ist so weit entfernt davon. Ich werde da auch keine große Belohnung haben für Leute. So, alles ist direkt frei zugänglich. Aber meine Frage ist halt, das ist jetzt das Interessante, weil die Natur von der Safe Space ist halt eben, Sachen drauf zu haben, die Leute entfernt haben wollen, aus ideologischen Gründen, weißt du? So, und es soll halt ein Archiv sein, ja? Und das ist so das, was eben auch den Bildungsauftrag dann erfüllt, ne? Das ist auch der Grund, wie wir hier verlassene KZs immer noch stehen haben, ja? So, weil halt Bildungsauftrag, ne? So, es ist unangenehm, es ist halt irgendwo auch anstrengend so für Leute, aber trotzdem ist es wichtig. Und genau das soll auch diese Webseite dann darstellen, aber für alle möglichen Ideologien und nicht nur für eine einzige, weißt du? So, und von daher bin ich mir nicht sicher, ob man überhaupt so Anklang finden würde mit den Leuten an Universitäten. Ich meine, ich studiere hier in Heidelberg, ich könnte eigentlich da schon irgendwie Leute fragen, so, aber meine größte Sorge ist, dass die Leute das Potenzial davon nicht erkennen. So, was muss denn für einen Bildungsauftrag überhaupt gelten? So, wie schwierig ist es, das zu bekommen? Weil das ist auf jeden Fall da, das sieht jeder, der halt irgendwie versteht, worum es da geht. Ja, ein Bildungs- ich würde dir einfach vorschlagen, ich denke, die größten Chancen hast du in der politikwissenschaftlichen Fakultät. Geh einfach dahin und klappe einen nach dem anderen Prof ab und im Endeffekt muss einfach nur einer seine Unterschrift auf dem Impressum in der Webseite drunter setzen, dass er das Angebot unterstützt und schon zack, hast du hier Bildung, mehr oder weniger. Also ich kann keine Rechtsberatung geben, ich bin kein studierter Jurist, wie gesagt, Informatik und Volkswirtschaftslehre und Rechtsberatung darf ich auch nicht geben, muss ich an der Stelle explizit sagen, allerdings. Aber ja, wie man das macht, das ist eigentlich, du beantwortest mir das gerade im Format von der Google-Suche, einfach so, findet ihr einen Professor, der das dann mit seiner Unterschrift im Impressum unterstützt und fertig, so, ja. Super. Klar. Das ist klar, also wie gesagt, das ist alles, gut. Alle Leute müssen alles nachrecherchieren, was wir hier sagen. Ne? Das ist sowieso immer. Ne? Wir haben die Weisheit nicht gepachtet. Keiner von uns. Kein Gewehr, außer für die militante Mitte, die den Kulturmarxismus zerschlägt. Nein, Quatsch. Nein. Militante Mitte. Schlogozentrismus. Tja. Nein, ich glaube, ja damit jetzt erstmal durch. Bei uns haben wir bei, es gibt ja in jeder Partei immer irgendwelche Keulen. Und bei uns in der Partei, wenn es in der Diskussion irgendwie zu weit abschert, wir sind doch ideologiefrei, so darfst du doch nicht denken. Alles gut. Auch immer spannend. Alles gut. Meine Ansicht ist ideologiefrei Politik nicht. Ist ein bisschen schwer. Ja, es ist, du hast immer irgendeine Ideologie, der du folgst. Wenn du Politik ideologiefrei machen willst, ist eigentlich die einzige Chance dafür, dass du aus verschiedenen Ideologien einen Standpunkt betrachtest und daraus dann die Folgen abschätzt. Und nicht, dass du im Endeffekt sagst, ich versuche ohne Ideologie zu argumentieren, was ja im Endeffekt eigentlich gar nicht geht. Ja, eine Ideologie bedeutet eigentlich einfach nur eine Menge an Ideen, weißt du, allein wenn du schon sagst, du betrachtest das Konzept von Sprache in Form von abstrakt als Idee, ist schon eine Ideologie. So, also Ideologie ist schon ideologisch. Ein Parteiapparat ist bereits ideologisch behaftet. Die Demokratie selber, alles. Also, wenn du sagst, Ideologie frei, dann denke ich mir immer so, sei doch nicht so postmodernistisch so. Du hast immer irgendwas, von dessen Basis aus du argumentierst. Die Sache ist halt einfach das, was Leute eigentlich sprachlich meinen, ja, ist, dass man realitätsnahe Ideologien nimmt oder halt keine realitätsfernen halt irgendwie hat, weißt du? Was die Leute damit meinen, ist, die wollen deine Ideologie nicht und ihre eigene. Abel, nein, das geht mir jetzt zu weit. Das ist gegen meine Ideologie, okay? Hier Meinungsfreiheit. Zensur. Okay. So. Man, mir unterstellen Leute ernsthaft, dass ich Zensur machen würde, weil ich nicht irgendwie Drachenlord ins Gas zulasse, Mann. Scheiß Zensurapparat, ey. Boah, wir haben Drachenlord Save Your Internet-T-Shirts geschickt, in der Hoffnung, dass sie anzieht und dann ein bisschen mehr Reichweite für das Thema generiert. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Warst du selbst an der Aktion beteiligt? Der Punkt ist, vor einem halben Jahr standen wir ja mehr oder weniger noch wie Verschwörungstheoretiker mit 40 Mann, 35 davon Piratenflaggen in der Hand, weil wir gehofft haben, dass noch andere Leute dazukommen, auf dem Marienplatz in München, und haben den Leuten erzählt, hier, das Internet wird kaputt gehen, Artikel 13, einmal bitte mitnehmen, hier Flyer, blablabla, und alle haben uns komisch angeschaut, und da haben wir uns alles Mögliche überlegt, so wie wir das Thema ein bisschen präsenter bekommen. Tja, und dann ist einer... Dann ist einer gekommen hier, da gibt es so einen YouTuber aus Emskirchen. Schickt ihn mal einen Piraten Save Your Internet T-Shirt zu, das bringt vielleicht was. Kriegt der 50 T-Shirts zu? Wegen dieser ganzen Sendelizenz-Angelegenheit ja auch ins Kreuzfeuer geraten. Ja, also. Ich finde es toll, dass wir jetzt über Drachenlord reden. Ja, genau. Mann, was soll der Scheiß? Das ist ein richtig guter Stream hier. Ja, vorhin hat schon im Chat einer von unseren Zuhörern gemeint, dass Artikel 13 ja im Grunde nur auf den Weg gebracht wird, um den Drachenlord zu schaden. Also. Ja, ich glaube, im Endeffekt wahrscheinlich verwertet er dann bald seinen Namen und verbietet es allen Leuten, den zu erwähnen oder so. Na, er muss halt alle seine Plakate im Hintergrund abhängen, aber sonst... Einfach das Weltraumaffen-Judentum. Also ich kann mir vorstellen, Drachenlord ist einer der YouTuber, die es am leichtesten haben, einen Vertrag mit einem Medienkonzern wie beispielsweise RTL oder sowas abzubekommen und dann im Endeffekt mit einem Medienkonzern hinten dran ihr Angebot weiterzufahren. Ja, ich glaube, das wird jugendschutztechnisch wird das nicht so gut. Also wenn ich da verantwortlicher wäre, würde ich mir denen nicht vom Bauch binden. Vom Bauch binden vor allem, Alter. Ja, hier, aber Jonathan, sag mal, ja. Hast du denn eine E-Mail-Adresse bei Google? Eine Gmail-Adresse? Ja. Bist du ein Bot? Ich habe eine erstellen müssen, um meinen YouTube-Kanal hier zu machen. Aber die nutze ich eigentlich für nichts. So. Also willst du mir sagen, dass alles auf YouTube ist von Bots gemacht, für Bots? Ja, von Bots für Bots hier. Auch dieser Podcast hier ist von Bots für Bots. Wir sind hier 5 Bots, die hier alle das Internet vollbotten. Und, 5. Kolonne von Putin hier. Wir haben auch jetzt auf uns in München auf Mitgliedsanträge neu ausgedruckt und ein Kontrollkästchen mit Ich bin ein Bot auf den Mitgliedsantrag draufgeschrieben, damit die Leute sagen können, ob sie sich als Bot sehen oder nicht. Endlich mal. So. Ja, halt einfach. Uff. Hey, wo wirst du eigentlich am 23.03. sein? So nochmal kurz. Genau, ich werde in München sein. Eigentlich hatte ich vor, so ein bisschen rumzutun und dass wir die Münchner Demo auf einen anderen Tag legen, aber ich wurde überstimmt. Und deswegen werde ich in München auf der Demo sein am 23. Okay, verstehe. Ich werde wahrscheinlich schauen, wie ich das so zeitig hinbekomme, aber eher dann in Frankfurt sein. Also in Heidelberg, das, was ich da mit dir angesprochen hatte, so, das war nur so ein wirrer Gedanke von mir. Ich kenne mich da viel zu wenig mit aus und hier sind auch nicht so viele Leute da. Da ist Frankfurt schon größer. Ja, das Problem ist halt auch, wenn du zu viele Städte machst, dann kannibalisieren sich die Demos gegenseitig. Jetzt auch am Beispiel dir, wenn jetzt alle aus Heidelberg nach Frankfurt fahren oder wenn du in Frankfurt und Heidelberg eine extra Demo machst, dann tut sich nur die Gruppe an Menschen, die auf der Demo sind, aufteilen. Und wenn du jetzt in jedem Dorf eine Demo hast, auf der 20 Mann stehen, ist es was ganz anderes, als wenn du jetzt in jedem Bundesland in ein oder zwei Städten eine fette Demo mit 20.000 Leuten hast. Ja, ja, genau, ja. Ja, ja, klar, das macht auch einen klaren Eindruck. So ist es überschaubarer, da ist die Information auf einem Fleck buchstäblich versammelt, dass das Leute sind, ja. Ja, ja, okay, gut. Ja, hast recht. Ja, also es gibt ja diese Webseite savetheinternet.eu. Würdest du das auch empfehlen als Anlaufpunkt, falls sich Leute für Demonstrationen interessieren? Oder würdest du sagen... Genau, falls, da ich bundesweit im Endeffekt die einzelnen Orgas, die einzelnen Demos, so also die Orga so ein bisschen überwache, ist der erste Anlaufpunkt, wenn ihr bei einer Demo mithelfen wollt, mein Twitter-Account. Wie heißt der? Also, @jona_bab. Kannst du auch einfach mal kurz eintippen, du bist ja eh gerade auf Twitter. Also jona_bab? Ja. Aha, okay. So. Natürlich die Links, wie immer, im Nachhinein natürlich. Und die Rechte. Eine andere Frage aus dem Chat, können wir unser eigenes Internet machen, wie zum Beispiel Freifunk, um die ganze Sache zu umgehen, von Mubuya? Puh, ich denke, da spielt das EU-Parlament bzw. die Gerichtshöfe nicht lange mit. Klar, du kannst mit einem Intranet versuchen, das Ganze zu umgehen, nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Richter. Du kannst auch hier versuchen, in Tor das Ganze zu machen. Der Punkt ist halt, wenn es eine groß genug Menge macht, dann werden halt gewisse Menschen drauf aufmerksam. Wenn es klein bleibt, ja. Also meinst du so FBI-Männer? Aufmerksam drauf sind. Na, ich meine, die ganze Reform kommt ja aus bestimmten Interessengruppen. Und wenn die halt sehen, hier die 90% der Leute sind jetzt auf über VPN hier in Amerika und machen ihren Mist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann ab gegen VPN geht. Also Jonathan, bestimmte Interessengruppen, was soll das denn hier? Das ist so die Rhetorik, du reproduzierst hier gerade, ja. Ja, keine komischen Witze hier. Ja, also du organisierst die Demos, aber trotzdem kann man dich mit DMs zuspammen, falls man andere Anregungen hat oder wenn es nicht um Demos geht, sollte man sich da an jemand anders wenden, weil du hast ja bestimmt ich bin derjenige, der die einzelnen Städte bei uns quer vernetzt. Also ich kümmere mich jetzt zum Beispiel nicht speziell um die Demo in Hamburg oder in Kiel, aber ich bin in beiden Städten mit den Leuten in Kontakt und tue halt hier untereinander sagen, hier, wir haben hier diesen einen YouTuber, der hier ein bisschen Leute ranzieht oder ihr solltet das hier vielleicht nicht machen in dieser Stadt, weil hier in der nächsten gerade was ist und so weiter und halt die Querkommunikation, die mache ich. Und dementsprechend kann ich auch, wenn mir irgendjemand per DM schreibt, hey, ich möchte in dem und dem Bundesland bei einer Demo mithelfen, weiß ich, wem im Endeffekt ich denjenigen zuschieben muss, damit er eingebunden wird in die Orga. Ja, wunderbar. Da hoffe ich, dass es da noch rege Zustimmung gibt. Hier, der Chris hat hier nochmal was hochgeholt, Europäischer Polizeikongress, weg mit dem Darknet. Ja, genau solche Geschichten. Ja, und wenn genügend Leute auf Tor oder so aktiv sind, dann kommen plötzlich hier irgendwelche Leute, technisch ist es möglich, klar. Also auch Tor kannst du technisch gegen vorgehen. Es ist halt aufwendig, aber wenn es genügend Leute machen, dann ist es halt bestimmten anderen Leuten der Aufwand wert. Bei mir ist gerade das Internet kurz abgehackt. Ich bin wieder da. Hi. Ja, ich sehe dich zweimal hier drin im Google Hangout. Ja. Aber hey, das sehen ja die Leute nicht. Das ist Zauberei, ja, das ist hier Profis, ja. Magic. Genau, jetzt bin ich rausgegangen. Jetzt habt ihr die vierte Wand durchbrochen. Ja, ich meine, so Kolonne kaputtgeschlagen. Sowas wie Tor oder das Interplanetary File System, IPFS, Ja, das ist ja auch so eine Parallelkonstruktion. Vielleicht wird sowas in Zukunft dann wichtiger werden, ja. Also ich wäre eigentlich so für so den Ansatz, dass man diese ganzen Regelungen als Bürger einfach komplett ignoriert, bis die Geheimpolizei kommt, ja, weil man halt einfach für Meinungsfreiheit so hart einsteht, dass man dafür sterben würde. Und es gibt falsches Leben im Richtigen und so. Also ich denke, der beste Ansatz ist halt, was mir auch wichtig ist zu sagen, das Problem ist nicht die EU als Institution, sondern die in ihr vertretenen Parteien. Solche kranken Geschichten können auch locker auf nationaler oder internationaler Ebene durchgesetzt werden. Es braucht halt bestimmte Parteien mit einem reaktionären alten Gedankengut, dem Autorität und Sicherheit wichtig ist und Meinungsfreiheit sonst wo vorbeigeht und Freiheit generell. Und die Leute müssen einfach aus dem Parlament rausgewählt werden, weil sonst führen wir diesen Kampf ewig. Also im Endeffekt, wir müssen diesen Menschen die Stühle vor die Tür stellen. Also ja, das stimmt schon, aber das ist nur eine Behandlung von Symptomen. Die eigentliche Ursache sind die Leute selbst, okay? Das Problem ist nicht nur, dass die Leute, die Politik halt betreiben, solche Ansichten halt vertreten. Ja, das stimmt schon. Das Problem ist, dass es Leute gibt, die so beherrscht werden wollen, okay? Wir haben gesellschaftlich verschiedene, weißt du, Jahrhunderte, die irgendwie bei den Leuten im Kopf dazwischen liegen, okay? Und das ist fundamental das Problem, okay? Wir haben uns nicht mehr darauf geeinigt, in welchem Jahrhundert wir alle existieren wollen, gemeinsam, ja? So, und Leute suchen sich dann Sachen halt zusammen. Warte, so. Obex. Was denn? Hast du gerade gesagt, dass manche Menschen mit 100 Jahren in ihrem Weltbild zurückliegen? Ja, ich will sagen, dass wir irgendwie Gesellschaftsschichten haben, die eben ideologisch an Sachen glauben, die halt einfach schon längst überholt sind. So Dinge wie zum Beispiel Anti-Vaxxer, weißt du, so Leute, die gegen Vaccinierung sind, weißt du? Oder Leute. Ja, gerade diese tief fundamentalistisch religiösen Leute, egal ob jetzt aus dem Christentum oder aus dem Islam oder sonst wo. Die sind ja einfach aufgrund ihrer Religion, weil die ja aus einer Zeit stammt, in dem im Endeffekt beispielsweise Schweinefleischessen tödlich war, weil die halt, sich extrem schnell mit allem Möglichen infiziert haben und so weiter. Einfach, weil diese religiösen Werke jetzt, Bibel, Koran, Tora etc. aus einem ganz anderen Jahrhundert stammen, wenn man denen halt, die sich als Hauptlebensinhalt nimmt, dann wandert auch das eigene Gedankenbild einfach in die Zeit zurück. So. Und die Zeit zurück war halt sehr autoritär. Also da war nichts mit persönlicher Freiheit, mit Aufklärung, mit Egalité, Liberté etc. Ja, genau. Und das Problem ist halt eben, dass Leute, dass eine kleine Minderheit sich wirklich um Freiheit überhaupt schert. Okay? Die große Mehrheit sind Leute, die sich zwar schon um Freiheit scheren würden, solange sie, weißt du, ihnen direkt was gibt. Weißt du, die sehen das viel direkter und weniger abstrakt. Weißt du, bei mir ist es so, ich bin auf so einer Ebene, wo ich sage, weißt du was, es geht um Informationsfreiheit und um Meinungsbildung bei Meinungsfreiheit. Das heißt, da sind auch in der Definition von Meinungsfreiheit. Musst du aufpassen, bei dem Begriff Informationsfreiheit heißt, dass du darüber entscheiden darfst, wer Informationen von dir hat. Das ist, musst du aufpassen mit den Begrifflichkeiten. Also so, ja, okay, ja, ich habe das deswegen auch ein bisschen erweitert mit eben Meinungsbildung, ja. So, die Freiheit, sich eine Meinung zu bilden, egal ob sie jetzt eine richtige oder eine falsche ist, das ist so darum geht's, ja. Und was die Leute halt brauchen, ist, egal ob sie jetzt an was Falsches glauben oder an was Richtiges, ist einfach den Prozess zu haben, weißt du, die neue Anstöße zu haben, so Platons Höhlengleichnis-Ding, Alter. Das ist älter als unsere deutsche Politik. Ich finde es viel zu schade, dass, oder ich bin immer noch der Auffassung, dass Religionen im Unterricht an der Schule viel zu wenig kritisch angegangen werden. Im Endeffekt, alles, was du an der Schule hast, hast du Inhalt und der wird kritisch angegangen. Und im Religionsunterricht stellt sich irgendwer vor dir und sagt, was du zu glauben hast. Ja, weißt du, so, selbst wenn jetzt alle diese Artikel, die wir da heute besprochen haben, von heute auf morgen einfach alle verbrennen, weißt du, so, die Entwürfe sind weg, die Politik, Bürokratie ist komplett resettet, ja, keiner hat Ahnung davon, ist einfach nur so eine Sache von der Zensurapparat, weißt du, so, der Drang zum Zensieren ist etwas, was schon vorher da war und immer sein wird. Das heißt so, ja, aber ob die Gesetze durchkommen oder nicht, egal. Aber das ist doch auch ein alter Hut. Freiheit wird nie gewonnen, Freiheit wird nur verteidigt. Ja, also, weißt du, so Meinungsfreiheit muss gelebt werden. Du musst Sachen denken und sehen und machen, die man vielleicht so nicht machen möchte, einfach weil es wichtig ist. Ja. Mhm. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Freiheit muss man immer verteidigen und erkämpfen. Ja, und ich meine, man tut ja immer gegen etwas sich Freiheit erkämpfen und nicht einfach aus der Luft zaubern. Ja. Freiheit heißt ja, dass sich andere nicht unterdrücken. Und wenn andere dich versuchen, stärker zu unterdrücken, dann sinkt dadurch deine eigene Freiheit. Egal, ob es jetzt Meinungsäußerung oder sonst etwas ist. Ja. Ja. Ich bin zum Beispiel dafür, dass Wohnungslosigkeit ein Grundrecht wird. Du musst wohnungslos sein können? Ja. Ja. Ja, ja. Ach Leute, das ist so toll mit euch. Wisst ihr, so einfach drüber reden. So. Jo, dann, ich würde sagen, gibt es bei euch am Ende eine Fragerunde aus dem Internet, oder? Gibt es noch Fragen aus dem Internet? Chat? Soweit ich sehe, eigentlich nicht. Nee, die. Haben wir Delay drin? Ja, 30 Sekunden oder so. Ist bei YouTube immer Delay. Ja, ja. Aber dann sage ich schon mal meinen Lieblingssatz. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was hier schade. Copyright Weltraumaffen 2019. Do not steal. Folgt That Safe Space auf Twitter, ja, und geht auf thatsafespace.net, ja, und seid in dem Safe Space, wo alle Ideen versammelt sind, ja. Ja. Und vielen Dank für die Beehrung, Jonathan. Das war uns eine Freude, dich heute hier zu haben. Ja, genau, Jonathan. Gerne, gerne. Ja. Schreib ja, auch mal was auf die Webseite. Auch alle gerne. Ich gerne. Ich sehe hier. Wir ja auch alle gerne auf Twitter folgen und kommen zur Demo. Netflix aufzusetzen. Okay, warte. Jonathan hat gesagt, wir sollen alle zur Demo kommen. Price hat gesagt, irgendwas anderes. Was ist los, Price? Verzeihung. Was Jonathan, ist los? Bitte. Genau, also ihr sollt alle bitte zur Demo kommen am 23.03. Wir demonstrieren für die Freiheit des Internets und hoffentlich resultiert aus der Demo tatsächlich ein Stimmenverlust für die Parteien, die dafür gestimmt haben, was dann die Abgeordneten unter Druck setzt, ihre Entscheidungen nochmal zu überdenken. Und folgt mir alle auf Twitter, jona_brb, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was hier denn gerade alles so abgeht. Da sehe ich gerade, kommen ein paar Fragen rein. Robert Harald fragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Upload-Filter auch irgendwann die Provider direkt treffen werden? Und warte, zweite Frage, Average Atheist fragt, Trump und weitere 4 Jahre, ja oder nein? Okay, wie hoch die Chance ist, dass das Provider-Privileg direkt ausgehebelt wird? Das ist, also juristisch, es muss irgendwen geben, für den das Provider-Privileg gilt. Dementsprechend kannst du es nicht komplett wegdefinieren, weil die komplette Wegdefinierung, so dass es für niemanden mehr gilt, das wäre dann sofort vom EuGH gekippt. Und die nächste Frage war, 4 Jahre Trump weitere. Ich muss sagen, Trump macht hier nicht in der EU-Politik, sondern in Amerika, und das ist Sache der Amerikaner, ob sie jetzt Trump noch weitere 4 Jahre wählen oder nicht. Das ist mir relativ gleich, da habe ich nichts zu sagen. So, ich bin kein amerikanischer Politiker. Ja, wunderbar. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sag nochmal die Webseite, wo man die Demos findet mit Städteübersicht, weil hier sind Fragen, ist das in Wiesbaden, in Mainz? Genau, die Geschichte ist die, wir haben das Problem, wir müssen die Demos beim Amt anmelden, beim Kreisverwaltungsreferat in den einzelnen Städten, und es gibt ein sogenanntes Werbeverbot. Das heißt, wir dürfen erst, nachdem wir vom Amt die schriftliche Bestätigung kriegen, hier die Demo, das ist alles in Ordnung, hier sind die Auflagen, blablub, erst 24 Stunden danach die Demos öffentlich ankündigen. Und deswegen haben wir viele Demos, wo wir tatsächlich die Plätze und Uhrzeiten schon haben, aber noch auf die Bestätigung vom Amt oder auf den Ablauf dieser 24-Stunden-Frist warten. Dementsprechend ist erst München und Frankfurt in Deutschland hier freigegeben, und wenn alle Demos, wenn wir da wirklich bei jeder Demo haben, wann und wo genau das sein wird, dann wird das der angepinnte Tweet auf meinem Twitter-Account sein. Und ansonsten hat Save the Internet auf ihrer Webseite natürlich auch noch, wo die einzelnen Demos stattfinden, sobald das vom Amt freigegeben ist. Wunderbar. Also savetheinternet.eu oder twitter_joda_bab. Genau. Genau, ja. Super. Na, haben wir es doch. Wunderbar. Ja. Haut rein dort draußen. Lasst euch nicht gendern. Ja. Geht in den Wald und genießt die frische Luft. Bis fördert, was der Freie dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Bis Sonntag. Amen.